Sie hören die Ibiza-Affäre. Innenansichten eines Skandals. Wie wir die geheimen Pläne von Rechtspopulisten enttarnten und darüber die österreichische Regierung stürzte. Von Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Gelesen von Oliver Erwin Schönfeld. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Ein Glossar, speziell für nicht-österreichische Hörerinnen und Hörer, finden Sie im letzten Track des Hörbuches. Wow, we're going to Ibiza. Wow, back to the island. Wow, we're gonna have a party. Wow, in the Mediterranean Sea. Venga Boys, 1999. Vorwort. Nur ein Streifschuss? Von Armin Wolf. Als Journalist mit einiger Erfahrung weiß man, dass es Affären, Enthüllungen und Entgleisungen gibt, die ein Politiker nicht überleben kann. Nehmen wir etwa an, wenige Wochen vor einer Wahl würde ein unbestritten authentisches Tonband eines Präsidentschaftskandidaten auftauchen, auf dem er über wildfremde Frauen sagt: Wenn du ein Star bist, lassen sie dich alles tun. Greif ihnen an die Muschi. Du kannst alles tun. Man wüsste, der Mann kann seinen Wahlkampf noch am selben Tag beenden. Fortsetzung sinnlos, ein politisches Begräbnis erster Klasse. The End. Hieße der Mann nicht Donald Trump? Der wurde 6 Wochen nach seinem berüchtigten Grab Them by the Pussy Tape zum US-Präsidenten gewählt. Als am 17. Mai 2019 um 18 Uhr das mittlerweile weltberühmte Ibiza-Video featuring Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zeitgleich auf den Websites der Süddeutschen Zeitung und des Spiegel veröffentlicht wurde, war ebenfalls klar, der Vizekanzler der Republik Österreich und der Fraktionschef seiner Partei sind politisch erledigt. Hier bleibt nur der sofortige Rücktritt. Und keine 24 Stunden später waren sie tatsächlich von allen Ämtern zurückgetreten. Doch 9 Tage nach Ibiza-Gate erreicht die FPÖ bei den Europawahlen 17,2%. Mit 45.000 persönlichen Vorzugsstimmen hat Ex-Parteichef Strache Anspruch auf einen Sitz im EU-Parlament. Und schon wird ernsthaft darüber diskutiert, ob er nicht bei den Wiener Landtagswahlen 2020 wieder als Spitzenkandidat für die Freiheitlichen antreten könnte. Das hätte Charme, kommentiert der FPÖ-Generalsekretär das absurde Szenario. Aus den 7 bislang zunächst bekannt gewordenen Minuten jenes Videos, das 2017 in einer Mietvilla auf Ibiza entstanden ist, und aus seinen Folgen kann man sehr viel über Heinz-Christian Strache lernen, über populistische Politik und über Österreich. Was man da lernt, ist allerdings nur dann überraschend, wenn man die FPÖ, ihren langjährigen Frontmann und sein Heimatland nicht besonders gut kennt. Dass Straches Ehefrau und enge Weggefährten beteuern, der Strache im Video, das ist nicht der Mann, den wir kennen, hat wohl wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Realistischer war da schon Strache selbst in seiner Rücktrittserklärung. Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich, ja, auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte. Und ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert. Tatsächlich ist Straches gesamte politische Karriere neben Fleiß, Eloquenz und feinem Gespür für sein Publikum geprägt von einer tiefen Sehnsucht, akzeptiert zu werden und dazuzugehören, vom Hang zu bemerkenswert unreifen Fehlleistungen und einem bedenklich unterentwickelten Urteilsvermögen. Strache ist gleichzeitig extrem misstrauisch bis hin zur Verschwörungsfantasie und absurd vertrauensselig, auch Menschen gegenüber, die er kaum kennt. Wann immer in seiner Karriere etwas schief lief, fand er dafür Erklärungen, die jedenfalls nichts mit ihm und eigenen Fehlleistungen zu tun hatten. Er war das Opfer der links-linken Jagdgesellschaft von unfairen Angriffen, Unterstellungen und Missverständnissen, allenfalls noch von Fehlern seiner Mitarbeiter. Auf Ibiza war es eine geheimdienstlich organisierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, ein gezieltes politisches Attentat. Und das auch noch unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung in einer intimen Atmosphäre. An jenem Freitagabend, an dem das Video online ging, verweigerte der FPÖ-Chef vorerst auch den Rücktritt So erzählen es jedenfalls prominente ÖVP-Politiker, die in diesen Stunden mit der freiheitlichen Führungscrew verhandelten. Erst Samstag früh habe Strache eingesehen, dass sein Abgang unvermeidlich war. In seiner Rücktrittsrede gestand er immerhin noch ein, dass der Ibiza-Auftritt nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich war. Doch schon am nächsten Abend, das Video war erst seit 48 Stunden bekannt, antwortete Strache den 800.000 Fans seiner Facebook-Seite, die ihn mit tausenden Kommentaren und blauen Emoji-Herzchen aufgemuntert hatten. Jetzt erst recht. Seither kämpft der 50-Jährige um sein politisches Comeback. Er werde mit einem Team aus Experten unterschiedlicher Fachrichtungen die Hintergründe dieses Attentats vollständig aufklären und gestärkt aus einer bewältigten Krise hervorgehen, erklärt er Mitte Juni via Facebook-Ansprache aus seinem Garten. Ins EU-Parlament wechselt er nicht. Auf massiven Druck der neuen FPÖ-Spitze und im Tausch gegen einen sicheren Listenplatz für seine Frau bei der Nationalratswahl im Herbst. Aber Strache verspricht seinen Fans: Mein politisches Leben ist mit Sicherheit nicht am Ende. Warum ist das möglich? Warum ist ein Comeback nach dieser beispiellosen Affäre nicht nur denkbar, sondern sogar wahrscheinlich? Und warum scheint Ibiza-Gate auch der FPÖ als Partei kaum zu schaden? Dazu muss man die Geschichte der Freiheitlichen kennen, die gegründet von ehemaligen Nazis bis Mitte der 1980er Jahre eine Art rechtsliberale österreichische FDP waren, eine Honoratiorenpartei aus Rechtsanwälten, Apothekern und deutschnationalen Burschenschaftlern. Bei Parlamentswahlen kam sie nie auf mehr als 7%. Das änderte sich, als Mitte der 1980er Jahre Jörg Haider die Partei übernahm. Der rhetorisch brillante, ideologisch flexible und politisch skrupellose Demagoge machte aus der behäbigen Altherrenpartei eine krawallige Protestbewegung für alle Unzufriedenen. Die zentrale Botschaft: Ihr seid Opfer und wir sind die, die euch verstehen. Und wir wissen, wer schuld ist: Das System und die Ausländer. Haider stürmt so von Wahlerfolg zu Wahlerfolg, von 3% in den Umfragen vor seiner Machtübernahme auf 27% bei der Parlamentswahl 1999, nach der die FPÖ in eine ÖVP-geführte Koalition eintritt. Es folgen 5 Jahre chaotische Regierungsbeteiligung samt internem Putsch, vorgezogenen Neuwahlen, einer Parteispaltung und dem Abgang von Übervater Haider. Die Reste der FPÖ, die in Meinungsumfragen kaum mehr seriös zu messen sind, übernimmt 2005 der junge Wiener Landesobmann Heinz-Christian Strache. Doch binnen eines Jahrzehnts führen der Rabiat-Rhetoriker Strache und sein findenreicher Stratege Herbert Kickel die Partei mit unappetitlich holprigen Parolen wie »Mehr Mut für unser Wiener Blut«, »Zu viel Fremdes tut niemandem gut« oder »Daham« statt Islam zurück auf alte Höhen. Die FPÖ geriert sich jetzt als superpatriotische Österreich-Partei, auch wenn ihr Funktionärskern noch viel mehr als zu Haiders Zeit aus deutschnationalen Burschenschaften stammt. Strache, natürlich auch Burschenschaftler, ist bei den Funktionären beliebt. Er ist nicht so brillant wie sein Vorgänger Haider, aber fleißig, verlässlich und nahbar. Einer von uns. Immer wiederkehrende Einzelfälle von Ausrutschern ins Rechtsextreme, selbst Fotos aus Straches Jugend im Neonazi-Milieu, schaden der Partei bei ihren Anhängern kaum. Die FPÖ spricht jenen Teil der Bevölkerung an, der sich von den Altparteien nicht mehr verstanden fühlt. Soziologen nennen sie Modernisierungsverlierer. Ungelernte Arbeiter, Fachkräfte und Rentner ohne höhere Bildungsabschlüsse, die sich ökonomisch bedroht fühlen von Globalisierung, Migration und Beschleunigung und kulturell ausgegrenzt von akademisierten urbanen Eliten. Ohne diesen letzten kulturellen Aspekt ist der Erfolg der FPÖ nicht zu verstehen. Sie kämpft für höhere Tempolimits auf Autobahnen und Schweinefleisch in Schulkantinen und gegen Rauchverbote, Radwege, Genderwahn und Tugendterror. Sie ist für jene da, die ohne schlechtes Gewissen Neger sagen wollen. Denn es gibt Menschen in diesem Land, die das Wort verwenden, nicht bösartig, und das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. So Strache in einem ORF-Interview zum Autor. Und weil die FPÖ ihren Wählern keine Vorwürfe macht, dass sie so leben wollen, wie sie leben, sind diese auch großzügig bei Fehltritten ihrer Vertreter. »Wer war noch nie stockbetrunken und hat einen Blödsinn gesagt?«, ruft Generalsekretär Harald Wilimski 2 Tage nach dem Ibiza-Video bei einer Wahlversammlung in die Anhängerschar. Er hört keinen Widerspruch. Es geht sogar noch weiter. Brachialpopulisten wie Strache oder Salvini, Orban, Johnson, Le Pen oder Trump werden von vielen Menschen nicht trotz ihrer Entgleisungen, Tabubrüche oder Lügen gewählt, sondern weil sie sich genauso verhalten. Für nicht wenige, mehrheitlich männliche Wähler scheinen sie eine Art Entlastungsfunktion zu erfüllen. Stellvertretend für den ohnmächtigen Wutbürger widersetzt sich der starke Mann dem angeblichen Diktat politischer Korrektheit und abgehobener Eliten. Die Fassungslosigkeit und Empörung der Leitartikler verstärken den Effekt sogar. Darüber hinaus spielen die Systemmedien für die FPÖ eine geringe Rolle. Da sie sich grundsätzlich von etablierten Journalisten schlecht behandelt fühlt, hat sie seit langem ein eigenes Medienuniversum aufgebaut. Rechte Nachrichtenwebsites mit enormen Reichweiten via Social Media, YouTube-Kanäle und vor allem die Facebook-Seite HC Strache. Von einem eigenen Team hochprofessionell bespielt und mit massivem Werbeeinsatz hochgepusht, hat sie rund 800.000 Abonnenten in einem Land von 6 Millionen Wahlberechtigten. Postings und Videos, die dort viral gehen, erreichen schnell 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Auf traditionelle Medien und professionelle Journalisten ist die FPÖ kaum noch angewiesen, um ihre Wirklichkeit an ihre Fans zu bringen. In dieser Wirklichkeit ist Ibiza-Gate ein hinterhältiger krimineller Anschlag dubioser Hintermänner und linker ausländischer Zeitungen auf die erfolgreiche FPÖ, ihren verdienstvollen Obmann, die populäre Regierungskoalition und die österreichische Demokratie. Im US-Wahlkampf 2016 hatte Donald Trump vor tausenden jubelnden Fans in Iowa geprahlt: »Ich könnte in der Mitte der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler verlieren.« Das klang völlig grotesk, aber der Mann kannte sein Publikum. »Trump, das ist ein Gefühl«, beobachtete der Journalist Tim Dickinson damals, »und wenn du dieses Gefühl hast, spielen Fakten keine Rolle mehr.« Auch die FPÖ ist für sehr viele Menschen ein Gefühl. Und Heinz-Christian Strache ist wenige Wochen nach Ibiza-Gate sehr optimistisch, dass das politische Attentat auf die Regierung, die FPÖ und meine Person womöglich nur ein Streifschuss war. Der Mann kennt sein Publikum. Prolog. Ibiza. Am Abend des 24. Juli 2017. Eine Villa auf einem der Hügel von Ibiza in der Nähe des Örtchens San Rafael de Sacreu. Vor dem weiß getünchten Gebäude liegt ein Pool, der auf den Werbebildern im Internet ferienblau leuchtet, dahinter ein Gästehaus. Mehrere Terrassen gruppieren sich um die Gebäude und den gepflasterten Innenhof. Um das Schwimmbecken und sogar auf dem Dach des Haupthauses stehen Liegestühle bereit, mit dem wohl besten Blick auf die bewaldeten Anhöhen. Die Villa hat 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, eine Küche und einen Kamin. In allen Zimmern stehen Designermöbel, an den Wänden, in Nischen und Ecken sind Kunstwerke. Ein grobmaschiger Zaun, teils mit Bambusmatten verkleidet, und ein rostfarbenes Tor schützen das dreieckige Grundstück vor fremden Blicken und ungebetenen Gästen. Ein Concierge-Service ist im Preis inbegriffen, außerdem ein Solarium, natürlich WLAN, eine Audioausrüstung von Bose und eine Außendusche. Es ist keine billige Unterkunft. Die Mieter, die an diesem Abend Gäste aus Österreich erwarten, haben die Architect Country Villa über ein Internetportal gebucht. Sie werden für 3 Nächte 2.936 Euro bezahlen. Hierher liefert ein Sushi- und Fusion-Cuisine-Restaurant aus einem Dorf ein paar Kilometer entfernt kurz nach 19 Uhr das Abendessen. In einer Art Parkbucht auf der Schotterstraße vor dem Anwesen gegenüber der Einfahrt stehen zu diesem Zeitpunkt ein sportlicher BMW M4 und eine elegante Maybach-Limousine. Jemand nimmt die Lieferung in Empfang. Es macht genau 374 Euro für Sashimi, Gelbschwanz-Makrelen-Carpaccio, Garnelensalat, Thunfisch-Tatar, Doraden-Tatar, gefrorenen Algensalat und Wolfsbarsch-Carpaccio. In der Küche stehen Gläser und Eiswürfel bereit. Im Kühlschrank warten Champagner, Weißwein, Wodka und Red Bull. Sogar zuckerfrei. Irgendwo im Haus läuft Popmusik. Die Schritte von hochhackigen Schuhen sind zu hören. Alles ist vorbereitet. Dann, gegen 20 Uhr an diesem Abend, hält ein Wagen vor dem Anwesen. Aus dem Fahrzeug steigt der österreichische Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache, begleitet von seinem Parteifreund Johann Gudenus und dessen Frau Tajana. Am Steuer sitzt ein Fahrer, der den Wagen später wieder die Hügel hinunterfährt. Strache ist zu der Zeit der Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ, und der Spitzenkandidat der 3 Monate später anstehenden Nationalratswahl. Bald beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes. Für die rechtspopulistische FPÖ bietet sich nach allen Umfragen die Chance, zweitstärkste oder gar stärkste Partei im österreichischen Parlament zu werden. Wenn es perfekt läuft, könnte Strache im Herbst österreichischer Bundeskanzler werden. Johann Gudenus ist zu dieser Zeit amtierender Vizebürgermeister von Wien. Er ist, seit vielen Jahren, einer von Straches engsten politischen Weggefährten. Strache und Gudenus fahren oft nach Ibiza in den Urlaub. Heinz-Christian Strache, den die meisten HC nennen, besuchte die Baleareninsel zum ersten Mal Mitte der 80er Jahre, nach seinem Hauptschulabschluss. Seither kommt er immer wieder. Ibiza sei sein Kraftort, sagt er in einem Interview nur ein paar Wochen zuvor. Sein Ruhepol. Seit Jahren ist Österreich an die sommerlichen Meldungen gewöhnt, dass sich Strache auf Ibiza von den politischen Strapazen erholt. Im Juli 2017 fliegt er, so wird es seine Ehefrau später in einem Bunte-Interview erzählen, mit seiner Mutter und den Kindern aus erster Ehe auf die Insel. An diesem Abend unterbricht er seinen Urlaub jedoch für ein Treffen, bei dem es dezidiert um Politik gehen wird. Heinz-Christian Strache und das Ehepaar Gudenus, das zur gleichen Zeit auf Ibiza urlaubt, treffen nämlich eine Frau, die Gudenus im Vorfeld bei Begegnungen in Wien als schwerreiche Nichte eines putinnahen Oligarchen vorgestellt wurde. Mit ihr haben die beiden Politiker, das wird sich herausstellen im Laufe des Abends, große Pläne. An der Seite der Russin ihr Begleiter, ein deutsch sprechender Mann. Blaues Hemd, weiße Jeans, Lederslipper. Er erzählt Strache, er kenne die Russin seit etlichen Jahren, weniger geschäftlich, eher freundschaftlich. Johann Gudenus in Jeans, T-Shirt und Sneakers und seine Frau, weißer Minirock, goldenes Oberteil, dunkle Jacke und schwarze Riesensonnenbrille, setzen sich auf eine Polsterbank auf der überdachten Terrasse. Der Vertraute der Russin bringt Weißwein und 4 Gläser, die auf einem niedrigen weißen Lounge-Tisch vor der Polsterbank verteilt. »Sehr gut«, sagt Gudenus. »Brauchst du Hilfe?« Der Mann lehnt dankend ab und verschwindet wieder im Haus. Gudenus nimmt die Flasche und schenkt ein. Dann tritt die angebliche russische Oligarchennichte aus dem Haus, in High Heels und schwarzem Kleid, die langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. »Hallo«, rufen die beiden Frauen, umarmen und küssen sich zur Begrüßung, als würden sie einander kennen. Auch von Johann Gudenus gibt es für die Russin Küsschen zur Begrüßung. Die Russin setzt sich gegenüber von Gudenus und seiner Frau auf einen Sessel. Ihr Begleiter kommt zurück, holt sich einen Stuhl und nimmt zu ihrer Rechten Platz. Der Sessel am Kopfende des Tisches bleibt frei. Gudenus und die Russin beginnen, sich auf Russisch zu unterhalten. Man stößt an, dann verschwindet der Begleiter der Russin wieder im Haus. Johann Gudenus sieht, dass Heinz-Christian Strache, der wahrscheinlich noch telefoniert hat, über den Hof zur Terrasse kommt. Gudenus erhebt sich und auch die Russin steht auf. Die Hauptperson ist da. Johann Gudenus stellt die beiden einander vor. »Hello, Aljona. Nice to meet you«, sagt Strache, leger im weit ausgeschnittenen grauen T-Shirt und in Jeans, am Arm ein geschätztes Dutzend Freundschaftsbänder und stellt sich vor. »Christian«, sagt er, englisch ausgesprochen. »Der Parteichef«, sagt Gudenus und deutet auf Strache. Der Begleiter der Russin kommt mit einem weiteren Glas zurück auf die Terrasse und stellt es auf den Tisch. Heinz-Christian Strache setzt sich ans Kopfende des Tisches, Gudenus und dessen Frau links neben ihn, die Russin und ihr Begleiter rechts. Er zündet sich die erste Zigarette an. Der Abend kann beginnen. Er wird sehr lang werden und nicht nur die 5 Beteiligten werden ihn nicht wieder vergessen, sondern ein ganzes Land. Was an diesem Abend gesprochen und versprochen wird, wird in Österreich die größte politische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg auslösen. Die angebliche Oligarchennichte ist nämlich nur ein Lockvogel und die Villa samt Terrasse verwanzt. Ein halbes Dutzend Kameras wird jede Bewegung aufzeichnen und vor allem fast jedes gesprochene Wort. Das Treffen in der Villa ist eine Falle. 15 Minuten. Ein Hotel irgendwo in Deutschland, Sommer 2018, abends. Auf dem Weg zu dem geheimen Ort fragen wir uns, ob es eine gute Idee war, uns auf dieses Treffen einzulassen. Unser Kontakt hat uns immer weiter vertröstet, inzwischen ist es deutlich nach 22 Uhr. Wir wissen nicht, wen wir treffen, wir wissen nicht, worum es genau geht, wir wissen nicht, was man von uns will. Und den Namen des Hotels, in dem wir uns treffen, haben wir erst vor ein paar Minuten erfahren. Trotzdem haben wir das Gefühl, wir sollten da jetzt hin. Im Vertrauen auf eine große Geschichte? Sicher nicht. Eher gespannt darauf, was wir erfahren werden und neugierig, ob daraus eine Geschichte werden könnte. Mit dieser Hoffnung gehen wir durch die Tür des Hotels. Manche Recherchen fangen mit einem Paukenschlag an. Ein Paket voller Akten vor der Tür, ein Stick voller Daten, ein Insider, der auspackt. Oder ein leises Ping, wie man es vom Eingang einer elektronischen Nachricht kennt. So war es bei den Panama Papers, als sich der Whistleblower mit dem Künstlernamen John Doe bei uns meldete. Die Vorgeschichte zu dem Treffen in diesem Hotel begann mit einer etwas verschwurbelten Vorwarnung. Jemand, den wir schon seit Jahren kennen und dem wir vertrauen, sendete uns eine Nachricht, die seltsam wirkte. Es werde sich bald jemand melden, auf einem sicheren Kanal. Wir sollten uns das auf jeden Fall anhören. Vielleicht stecke dahinter eine gute Geschichte. Es gehe um einen Mann an der Spitze eines europäischen Landes. Welcher Journalist würde eine solche Geschichte nicht hören wollen? Also warteten wir, auch wenn dieser Umweg seltsam anmutete, weil wir uns fast alles erstmal anhören. Das ist Teil unseres Jobs. Aber nicht allen Spuren können wir nachgehen. Einige der Geschichten, die uns angetragen werden, sind schlicht unrecherchierbar. Etwa, wenn uns jemand am Telefon von einem Bestechungsfall erzählt, der schon Jahre zurückliegt, ohne Dokumente, ohne Zeugen und Belege. Bei so etwas kommen wir nicht weiter. Manche Tipps basieren nur auf Gerüchten, andere stellen sich nach kurzer Recherche als falsch heraus. Und sehr viele Hinweise können wir nicht verfolgen, weil wir schlicht nicht die Ressourcen dafür haben. Das gilt vor allem für die Schilderungen von Einzelfällen. Wenn jemand beim Hausbau von seinen Handwerkern gelinkt wird oder der langjährige Finanzberater der Großmutter plötzlich der Adoptivsohn ist und ordentlich erbt, ist das sicherlich ärgerlich, oft tragisch für die Betroffenen. Es ist aber nichts, was wir bei der Süddeutschen Zeitung, kurz SZ, mit einer guten Handvoll Reporterinnen und Reportern in unserem Ressort investigative Recherche aufklären könnten. Und klar, manches ist einfach Unsinn. Die Erfahrung nach etlichen Jahren besagt, je länger die Briefe, je mehr Fettungen und grellgelbe Markierungen, je mehr unterstrichene Zeilen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Geschichte für die Zeitung ist. Aber auch dafür gibt es keine Garantie und deswegen ist das oberste Gesetz immer erstmal anhören. Dafür muss jedoch jemand kommen, der reden möchte. Es vergingen einige Tage und wir hatten die Vorwarnung fast wieder vergessen, als sich tatsächlich jemand bei uns meldete und wir wenig später über eine sichere Leitung sprechen konnten. Nur, es war alles vage. Es gehe um jemanden, der höchste Regierungsverantwortung trage, aber die Position könne man nicht sagen. Jemanden, der sehr wichtig sei, gegen den man einiges in der Hand habe, der anfällig für Korruption sei, aber sehr mächtige Verbündete und Geldgeber habe. Jemanden, vor dem man Angst habe. Und es sei nicht nur einer, sondern sogar zwei. Aber dazu könne man jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Kurzum, es war mühsam, es war seltsam, aber es klang interessant. Und immerhin erfuhren wir irgendwann, kurz bevor das Gespräch zu Ende war, das Land, um das es ging. Österreich. Das war eine ziemlich gute Nachricht, jedenfalls aus Sicht der Süddeutschen Zeitung. Noch lieber wäre uns natürlich Deutschland gewesen, aber immerhin. Österreich liegt dem durchschnittlichen SZ-Leser wahrscheinlich näher als die meisten anderen europäischen Länder. Natürlich ist ein Skandal, der bis hoch in die Regierungsspitze reicht, in jedem europäischen Land interessant für uns. Aber, nicht ganz unwichtig für ein deutsches Medium, in Österreich sprechen die Menschen Deutsch. Sie können also die SZ lesen. Wenn wir etwas aufdecken, muss nichts übersetzt werden. Wir schreiben für unsere eigenen Leser. Und, das geben wir an dieser Stelle gern zu, Auch wir haben zu Österreich eine engere Beziehung als zu anderen europäischen Ländern. Wir sind beide in der Nähe der österreichischen Grenze aufgewachsen. Als Kinder waren wir zum Fußballtrainingslager am Neusiedler See. Als Jugendliche fuhren wir über die Grenze, um das damals in Deutschland noch verbotene Red Bull zu kaufen. Als Erwachsene machen wir regelmäßig Urlaub in Österreich, im Salzburger Land, Kärnten und immer wieder in Wien. Kurzum, das Land war uns immer nah und ist es bis heute. Deswegen beobachten wir genauer als in anderen Ländern, was die Menschen bewegt. Von der Affäre um die vermuteten Kriegsverbrechen des österreichischen Präsidenten Kurt Waldheim bis zu Jörg Haiders unheimlichem Siegeszug, aus Deutschland schauen wir seit langer Zeit sehr genau auf die österreichische Politik. Auch weil sie möglicherweise einen Fingerzeig auf das gibt, worauf wir uns in Deutschland einstellen müssen. Österreich wird zur Zeit des Treffens von einer Koalition der konservativen österreichischen Volkspartei, ÖVP, und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ, regiert, unter Führung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, ÖVP, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, FPÖ. Die Koalition setzt sich seit einiger Zeit betont von den westlichen Nachbarländern ab, was Themen wie Migration und offene Grenzen angeht. Die FPÖ ist, dazu dürfte es keine zwei Meinungen geben, auch deswegen in der Regierung, weil sie mit fremdenfeindlichen Sprüchen wie Daham statt Islam Proteststimmen abholt. Wir rätseln, um wen es gehen könnte. Um Kurz oder Strache selbst? Oder nur um jemanden aus der zweiten Reihe? Und was würde ein Skandal bedeuten? Aber erst einmal können wir nichts tun. Die Quelle hat uns am Ende des Telefonats keine weiteren Hinweise gegeben. Wir müssen warten. Bald nach dem ersten Gespräch meldet sich unser Kontakt oder unsere Kontaktleute, das wollen wir in diesem Buch bewusst offen lassen, um unsere Quellen zu schützen, wieder zurück und wenig später steht der Vorschlag für ein Treffen im Raum. Wobei Vorschlag beinahe zu präzise klingt. Der Vorschlag lautet, man würde uns einen Tag nennen, an dessen Vorabend dann eine bestimmte Stadt in Deutschland. Dort sollten wir dann gegen Abend sein. Vor Ort würde man uns den Treffpunkt mitteilen. Ein gut erreichbares Hotel. Solche mysteriösen Verabredungen kennen wir vor allem aus Filmen und Serien. Selbst wenn die heiße Story, wie Geschichten im Fernsehen immer heißen, alles andere als heiß ist, müssen die Reporter unbedingt nachts jemanden in einer Tiefgarage treffen. So wie bei Deep Throat, dem wohl berühmtesten Whistleblower der Geschichte des Journalismus, der 1972 durch die Weitergabe von geheimen Informationen an die Washington Post den Watergate-Skandal ins Rollen gebracht hat. Normalerweise verabreden wir uns mit Informanten in einem Café, einer Anwaltskanzlei oder sogar in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Aber die Quelle ist König, also zucken wir mit den Schultern und sagen, okay. Wir haben auch schon Quellen im Park getroffen und einen Kinderwagen als Tarnung mitgebracht. Wir saßen im Dunkeln unter Deck in einem schunkelnden Boot in Malta, in oben ohne Bars im Ruhrpott und in einem bayerischen Ausflugslokal beim Kuchen. Warum also nicht mal eine Last-Minute-Verabredung? Wir würden eine Menge Fragen mitbringen zum Treffpunkt, das war klar, und eine der ersten würde lauten, warum wir? Österreich ist gesegnet mit einer Unzahl von Qualitätsmedien und etliche von ihnen leisten sich hartnäckige Investigativjournalisten. Da wir beide in den vergangenen Jahren selten über österreichische Themen geschrieben haben, wird es mit schon veröffentlichten Artikeln nichts zu tun haben. Die Frage muss wohl eher lauten, warum deutsche Journalisten? Vielleicht, weil Österreich ein kleines Land ist, in dem sich fast alles von nationaler Bedeutung in Wien abspielt, wo man sich kennt und viel und gern redet? Diese Erklärung mutet ein wenig einfach an, zugegeben. Vielleicht stimmt sie trotzdem. Gut möglich aber auch, dass wer auch immer diese Geschichte schon der gesamten österreichischen Medienlandschaft angetragen hat und keiner sie wollte. Oder dass irgendwo ein Problem begraben liegt, das wir, die deutschen Journalisten, unkundig in den nationalen Besonderheiten möglicherweise übersehen? Darauf werden wir achten müssen. Neben den inhaltlichen Fragen stellen wir uns vor einem solchen Treffen, unbekannter Ort, ausgesucht von unbekannter Quelle, natürlich auch diese. Kann es gefährlich sein? Nun mag man spotten. Österreich? Gefährlich? Aber bis vor kurzem hätten wir auch nicht gedacht, dass das EU-Land Malta ein beliebtes Urlaubsziel für Journalisten gefährlich sein könnte. Doch dann wurde im Oktober 2017 unsere Kollegin Daphne Caruana Galizia mit einer Autobombe in die Luft gesprengt. Vermutlich wegen ihrer Recherchen zu Korruption im Land. Und Österreich wird immer wieder von Korruptionsskandalen erschüttert, die mitunter brutal enden können. Erst 2012 wurde ein Anwalt, der für russische Klienten im großen Stil Geld gewaschen hatte, tot in einem Wald im Wiener Umland gefunden. Davon vollkommen abgesehen, es kann immer gefährlich sein, wenn man sich zu den Bedingungen anderer zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort trifft. Aber oft heißt es so oder gar nicht. Wenn der Ort des Treffens von einem konspirativen Hauch umweht wird, kann es dafür gute Gründe geben. Etwa, dass Menschen in Gefahr sind oder sich in Gefahr wähnen. Oder dass es reine Wichtigtuerei ist. Und das ist, ehrlich gesagt, meistens der Fall. Es kann aber auch eine Falle sein. Für uns Journalisten. Seit den Panama Papers gibt es ein paar Menschen, die auf uns nicht gut zu sprechen sind. Menschen aus Wladimir Putins Umfeld zum Beispiel. Oder radikale Fans des pakistanischen Ex-Präsidenten Nawaz Sharif, gegen den wegen der Panama Papers ein Verfahren eingeleitet wurde und der inzwischen im Gefängnis sitzt. Etliche der Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir die Panama Papers recherchiert haben, erhielten seither Morddrohungen. Aber würden sich solche Leute so viel Mühe geben? Sich über einen Vertrauensmann melden, eine Geschichte erzählen, einen konspirativen Treffpunkt auswählen? Würden sie uns nicht einfach hier in München Plutonium ins Bier mischen? Während wir noch über solche und andere Fragen nachdenken, erfahren wir, in welcher Stadt wir unseren Kontakt treffen können. Und dass das Treffen am nächsten Tag stattfinden soll, am frühen Abend. Und so sind wir am ausgemachten Tag vor Ort, wo wir am späten Nachmittag per Kurznachricht auf einem verschlüsselten Kanal den Namen des Hotels erfahren. Es ist ein größeres Haus, das wir leicht finden werden. Eine gute halbe Stunde, bevor wir dorthin aufbrechen wollen, wird das Treffen um eine Stunde nach hinten verschoben. Dann noch einmal und noch einmal. In der Zwischenzeit beantworten wir E-Mails, schauen auf Twitter nach den Nachrichten des Tages und lenken uns ab. Es wird zwar später und später, aber dann, kurz nach 22 Uhr, kommt endlich die Nachricht, dass es jetzt losgehe. Mit einem leicht mulmigen Gefühl machen wir uns auf den Weg. Je näher wir dem Ziel kommen, umso mehr weicht das Gefühl einer konzentrierten Anspannung. In der Hotellobby werden wir angesprochen, unsere Gesichter kann man googeln und sitzen wenig später in der Hotelbar bei Bier, Oliven und Nüssen einer oder mehreren Personen gegenüber. Die Anzahl der Menschen nennen wir bewusst nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir uns zum Abendessen treffen, und da die Verschiebungen immer kurzfristig kamen, haben wir noch nichts gegessen. Die Oliven und Nüsse sind schnell weg. Nach ein wenig Smalltalk sagen wir, wie wir arbeiten. Wir, also die SZ, schauen uns alles an. Wir können aber nur berichten, wenn wir etwas in die Hand bekommen, was die Geschichte belegt, seien es Aufzeichnungen, Rechnungen, Verträge oder andere Dokumente. Aber auch dann behalten wir die Hoheit darüber, ob wir berichten, was wir berichten, wie groß wir berichten und wann wir berichten. Alle redaktionellen Entscheidungen treffen wir selbst, das ist nicht verhandelbar. Das mag selbstverständlich klingen, für viele Menschen, die nicht mit Medien arbeiten, ist es das aber nicht. Das haben wir in den vergangenen Jahren gelernt. Und noch etwas ist wichtig. Wir bezahlen nicht für Informationen. Andere Medien mögen das tun, wir nicht. Nicht nur in diesem Fall nicht, sondern nie. Damit, finden wir, könnte es jetzt losgehen. Das Gegenüber muss jedoch erst einmal nachdenken, wie es weitergehen soll. Nach einer kurzen Unterbrechung werden wir schließlich auf ein Hotelzimmer geleitet und die Show beginnt. Alle Telefone werden ausgeschaltet, eingesammelt und ins Badezimmer gebracht. Wir werden abgetastet, vermutlich nach Mikrofonen. Offenbar ist die Angst, dass jemand zuhören könnte, groß. Wir sprechen anfangs kaum, die Anspannung im Raum wird dadurch nicht kleiner. Aber wir haben das Gefühl, dass die andere Seite wesentlich nervöser ist. Dann erfahren wir, warum. Der Mann, um den es gehen wird, ist tatsächlich der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er ist, das kann man mit einiger Berechtigung sagen, der zweitmächtigste Mann im Land. Auf einem Tisch in dem Hotelzimmer stehen allerlei technische Geräte, Kabel, Laptops und Tablets. Eines davon wird nun vorbereitet, denn darauf, erfahren wir, sei das besprochene Material. Es gehe hauptsächlich um ein Video. Während Steckdosen gesucht und Kabel gesteckt werden, hoffen wir, dass es nicht um Straches Vergangenheit in der rechten Szene geht. Seit längerem kursieren Videos und Bilder aus Straches frühen Jahren. Damals traf er sich mit Gleichgesinnten zu Wehrsportübungen im Wald und fuhr zu mindestens einer Neonazi-Veranstaltung in Deutschland. All das ist lange her und darüber wurde oft berichtet. Es wäre, wie man im Journalismus sagt, more of the same. Neue Details zu einer alten Geschichte, die Strache allerdings vehement bestreitet. Er sagt, ich war nie ein Neonazi. Hier gehe es nicht um Strache als Neonazi, erklärt man uns. Es gehe um Strache als FPÖ-Chef und um möglicherweise strafbares Verhalten. Es sei wie folgt. Jemand habe Strache und den FPÖ-Klubobmann, was in Deutschland dem Fraktionsvorsitzenden entspricht, Johann Gudenus, in eine Falle gelockt. Man habe ihnen schon 2017, im Wahlkampfsommer vor den österreichischen Nationalratswahlen, eine Frau als steinreiche Russin vorgestellt, als Nichte eines Oligarchen, der angeblich Wladimir Putin nahestehe. Diese Frau habe erklärt, sie wolle sehr viel Geld nach Österreich bringen, das nicht auf eine Bank dürfe, also Schwarzgeld sei. Bei einem Treffen der Frau mit Strache und Gudenus auf Ibiza sei die Sache dann eskaliert. Die Russin habe Wahlkampfhilfe zugesagt, indem sie die Kronenzeitung, Österreichs bei weitem mächtigstes Medium, zur Hälfte kaufen und auf FPÖ-Kurs bringen würde. Und Heinz-Christian Strache habe im Gegenzug Dinge in Aussicht gestellt, die entweder illegal oder zumindest hochbrisant seien. Und all das, erklärt man uns, habe man hier auf Video. Das wäre in der Tat eine gute Geschichte. Wie viel Videomaterial gibt es denn, fragen wir. Kommt drauf an, wie man es zählt, lautet die Antwort. Es sei zum Teil doppelt aufgezeichnet worden, aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen liege nun sehr viel Material vor, insgesamt mehr als 20 Stunden. Was man jetzt zeigen wolle, sei ein etwa viertelstündiges Best-of-Strache. Wir werden vorsichtig. Was hier in diesem schummrigen Hotelzimmer geschieht, ist kein normales Gespräch zwischen Journalisten auf der einen und einer Quelle oder einem Whistleblower auf der anderen Seite. Hier hat jemand offenbar mit bedenkenswerter Energie und mindestens kreativen Methoden gearbeitet. Natürlich, auch Journalisten setzen manchmal ähnliche Mittel ein, wenn sie undercover recherchieren. Allerdings ist die Haltung der SZ dazu sehr klar. Wir gehen nicht undercover. Wir filmen niemanden heimlich, wir legen niemanden herein und locken niemanden in eine Falle. Das bedeutet nicht, dass es journalistisch grundsätzlich verwerflich wäre. Im Gegenteil. Es gibt zahlreiche Undercover-Recherchen, die wichtig sind für die Gesellschaft. In Deutschland vor allem die Recherchen von Günter Wallraff. Ihm ist es zu verdanken, dass die Methoden der Bild-Zeitung einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden. Wallraff hatte sich 1977 in Hannover in die Boulevardzeitung eingeschleust und die menschenverachtende Praxis des Redaktionsalltags detailliert nachgezeichnet. Ein Super-GAU für den Springer Verlag, der wenig überraschend gegen Wallraff vor Gericht zog. Das Bundesverfassungsgericht entschied im sogenannten Wallraff-Beschluss, dass die Veröffentlichung rechtswidrig beschaffter oder erlangter Informationen vom Schutz der Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz umfasst wird. Wäre es anders, könnte die Kontrollaufgabe der Presse leiden, zu deren Funktion es gehört, auf Missstände von öffentlicher Bedeutung hinzuweisen. Aber auf der anderen Seite ist auch das Mittel von wesentlicher Bedeutung, durch welches ein solcher Zweck verfolgt wird. Zulässig sind Undercover-Einsätze, wie sie Günter Wallraff bekannt gemacht hat, deshalb nur, wenn, und das ist wichtig, die Bedeutung der Informationen für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die öffentliche Meinungsbildung eindeutig die Nachteile überwiegt. Solche Recherchen erfordern also immer eine Abwägung. Leitplanken für solche Recherchen liefert neben der Rechtsprechung der Deutsche Pressekodex. Demnach sind verdeckte Recherchen nur erlaubt, wenn damit Informationen von besonderem Interesse beschafft werden, die auf andere Weise nicht zugänglich sind. Dass die Undercover-Recherche in Deutschland rechtlich abgesichert ist, macht die Arbeit von Journalisten oft erst möglich. Ein unter dem Pseudonym Thomas Urban veröffentlichender Kollege etwa schlich sich immer wieder bei Konzerten von Neonazis ein und filmte mit, wie im Publikum die Hände zum Hitlergruß nach oben gingen. Der legendäre Sternreporter Gerhard Kromschröder trat dem Ku Klux Klan bei, fuhr mit rechten Rockern übers Land und gab vor, illegal Giftmüll zu verschieben. Er belegte damit, dass sich auf gewöhnlichen Hausmülldeponien niemand darum scherte, was dort vergraben wurde. Eine zentrale Frage bei Undercover-Recherchen lautet: Bildet die Recherche die Wirklichkeit ab oder beeinflusst sie die Wirklichkeit? Wenn der Reporter selbst zum Hitlergruß auffordert, ist die Geste natürlich noch immer verboten und belegt, wes Geistes Kind die Gefilmten sind. Aber es ist eine Begebenheit, die sich ohne das Zutun des Reporters womöglich nie zugetragen hätte. In einem solchen Fall gibt es rechtlich vieles zu bedenken. Jede heimlich gefilmte Szene greift in Rechte derer ein, die gefilmt werden. Ihr Recht am eigenen Bild, möglicherweise ihr Recht am eigenen gesprochenen Wort, vielleicht in die Privatsphäre. Solche Verletzungen können durch ein höheres Gut gerechtfertigt werden, aber erst einmal sind sie da. Noch bevor wir eine einzige Szene anschauen, ist klar, der Inhalt des Videos müsste von herausragender Bedeutung sein, von besonders hohem Interesse sein, um das Vorgehen, die Falle, zu rechtfertigen und uns das Recht zu geben, etwas darüber zu veröffentlichen. Dann bekommen wir Kopfhörer in die Hand und der Kontakt drückt auf Play. Das Video beginnt. Sushi, Wodka und Red Bull. San Rafael de Sacreu, 24. Juli 2017, kurz nach 20 Uhr. Allmählich neigt sich der Abend über die Hügel und Täler, die man erreicht, wenn man ein paar Kilometer von Ibiza-Stadt ins Landesinnere fährt. Der Wettermonitor für die Insel meldet leichten Wind, die sanfte Brise verscheucht die Hitze des Tages und auf der Terrasse der Architect Country Villa klingen die Gläser. Um einen weißen Lounge-Tisch sitzen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, zu seiner Linken auf einer Bank mit weißem Polster der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus und seine frisch angeheiratete Frau Tajana. Ihnen gegenüber die vermeintliche russische Oligarchennichte und ihr Begleiter. Gudenus nippt an einem Weißwein und erzählt von seinen letzten Reisen. Dann kommt man auf gemeinsame Bekannte zu sprechen und schließlich auf Restaurants. Strache erzählt von einem Restaurant auf der Insel, das er und Gudenus, Spitzname Yoshi, kürzlich besucht hätten, das immer voll sei, aber exzellent, nur das Saufen sei sauteuer. Als er dann aufzählt, was sein Tisch alles bestellt habe, nämlich 3 Liter Rosé, Champagner und Wodka dazwischen, Kaviar und Austern und Fisch für 12 Leute, da fällt ihm, der sich in Österreich als Anwalt der kleinen Leute verkauft, doch auf: So teuer war's nicht. 1600 für 12 Leute. Heinz-Christian Strache ist von der ersten Minute an die dominierende Person am Tisch. Er witzelt, er belehrt, er gibt seine Einschätzung der Weltlage und seine Erlebnisse in der Politik zum Besten. Er sitzt noch keine halbe Stunde auf der Terrasse der Villa, da hat Heinz-Christian Strache der Runde schon von dem angeblich größten israelischen Diamantenhändler erzählt, den er kennengelernt habe, von einem Freund, der eine Diamantenmine in Afrika gekauft habe, und davon, dass einige Russen wegen der Sanktionen ihr Geld nicht aus dem Land bekämen. Wie nebenbei schildert Strache seine Bekanntschaft mit einem hochumstrittenen antizionistischen Geschäftsmann. Ein lustiger Lieber. Schiebt antisemitische Anspielungen eines FPÖ-Parteifreundes zur Seite, die einige Tage zuvor für Schlagzeilen gesorgt hatten. Er kritisiert die Freimaurer. Das ist nicht antisemitisch. Und behauptet, es gäbe eine Gruppe von einflussreichen Spendern. Alles bekannte Namen, die bereits über 20 Millionen für seinen damaligen Widersacher auf Seiten der konservativen ÖVP, den späteren Bundeskanzler Sebastian Kurz, in den Topf geworfen hätten. Anmerkung: Laut ÖVP hat seit 2012 keine der von Strache genannten Personen bzw. Firmen an die ÖVP oder ÖVP-nahe Vereine gespendet, auch die genannten Personen bestreiten dies. Aber es gäbe doch ein Limit für Wahlkampfspenden, wirft der Begleiter der Russin ein. Die umgehen das mit Vereinen, sagt Johann Gudenus. Strache dagegen behauptet, diese Spender würden 20 Millionen zahlen, es irgendwann dem Rechnungshof melden und dann 600.000 Euro Strafe zahlen. Gelächter am Tisch. It's crazy, sagt Strache vergnügt. Verrückt. Eine Kamera, die direkt auf Johann Gudenus und, je nachdem, ob er sich nach vorne oder nach hinten beugt, auf Strache gerichtet ist, filmt all das. Dann erzählt Strache von Logen und jüdischen Industriellen, die die SPÖ unterstützten, und von israelischen Wahlkampfberatern. Sie alle hätten seinen Respekt. Selbst die, die andere Parteien finanzierten, auch wenn sie natürlich immer daran interessiert seien, dass diese Unterstützung am Ende ihren Geschäften nutze. Und weil einer dabei sei, der Dirty Campaigning, also politische Schmutzkampagnen betreibe, habe Strache nun Leute, die den ein bisschen neutralisieren. Außerdem gäbe es noch einen anderen israelischen Berater, der erst Trump beraten habe und dann die Brexit-Kampagne, der sei wirklich gut, wenn auch sehr teuer. Der werde jetzt zugekauft. Dann kommt Strache auf den Mann zu sprechen, auf den in seiner Partei alles zulaufe. Der Mann, von dem in Wahrheit alles abhänge und der am Ende immer die letzten Entscheidungen treffe. Damit meint er sich selbst. H.C. Strache, damals bereits seit 12 Jahren FPÖ-Parteichef. Du kannst davon ausgehen. Solange ich nicht tot bin, habe ich die nächsten 20 Jahre noch das Sagen, sagt er. In welcher Position auch immer. Er lacht sein typisches, leicht meckerndes, lautes Lachen. Straches Aufstieg ist ungewöhnlich. Er wächst in den 70er Jahren als Kind einer alleinerziehenden Drogistin im 3. Wiener Bezirk auf. Keine arme Gegend, aber doch mit erschwinglichen Mieten damals. Sein Vater, ein Künstler und Weltenbummler, verlässt die Familie, als Strache gerade mal 3 Jahre alt ist. Nach der Grundschule geht der junge Heinz Christian, Spitzname Bumsti, aufs Internat und macht später eine Ausbildung zum Zahntechniker. Um das Jahr 1990 tritt er in die FPÖ ein. Dort hat gerade Jörg Haider den Vorsitz übernommen. Strache wird mit 21 Jahren der jüngste Bezirksrat in Wien. 3 Jahre später ist er schon Bezirksobmann seiner Partei. 2005 wird er Parteichef und bis Mitte 2019 ist tatsächlich niemand in Sicht, dem diese Position streitig machen würde. Als die Sonne untergegangen ist und die ersten Weingläser geleert sind, wechselt die Runde ein paar Meter weiter auf eine andere Terrasse. Dort ist auf einem massiven Holztisch das Essen angerichtet, das Sushi, das kurz nach 19 Uhr gebracht worden ist. Der Vertraute der Russin schenkt dort schon den Champagner in hohe Gläser, bevor die anderen dazu bittet. Heinz Christian Strache setzt sich wieder an das Tischende. Es ist die gleiche Sitzordnung wie gerade eben. Sein Parteifreund Gudenus mit seiner Frau Tajana zu seiner Linken, die angebliche reiche Russin und ihr Begleiter wieder zu seiner Rechten. Die Russin sei schließlich die Chefin, schmeichelt Strache ihr, obwohl er ja selbst am Kopfende sitzt, dem traditionellen Chefplatz. Dann zeigen die Gastgeber den Aperitif herum, eine Flasche Wodka. Beluga, eine der exklusivsten Marken des russischen Nationalgetränks. Dazu gibt es Red Bull. Die Gastgeber wissen, was Heinz Christian Strache mag. I'm the Red Bull Brother from Austria, sagt er. Na zdrowie. Die Runde stößt an. Auch beim Essen filmt eine Kamera mit. Sie ist direkt auf Heinz Christian Strache gerichtet. Nur wenn Tajana Gudenus sich nach vorn beugt, sieht man ihn nicht. Dann verdecken ihre Haare den Parteichef. Die Gastgeberin wurde im Vorfeld dieses Treffens als Aljona Makarova eingeführt, Nichte von Igor Makarov, einem schwerreichen russischen Oligarchen. In der Sowjetunion war Igor Makarov Radrennfahrer, er fuhr sogar in der Nationalmannschaft, nur für Olympia reichte es nicht. Zur Zeit der Perestroika verdiente er laut Medienberichten sein Geld zunächst als Souvenirverkäufer, dann mit dem Verkauf von Jeans. Das große Geld aber brachten ihm schließlich, nach dem Ende der Sowjetunion, seine guten Kontakte zum turkmenischen Autokraten Saparmurat Niyazov. Als Zwischenhändler verkaufte er für den Führer der Turkmenen, wie sich Niyazov selbst nannte, Gas in die Ukraine und machte damit ein Vermögen. Igor Makarov ist also tatsächlich außerordentlich wohlhabend. Aber was viel wichtiger ist, Igor Makarov ist Einzelkind. Wie er dem Wirtschaftsmagazin Forbes sagte, er kann also keine Nichte haben. Hätten die beiden FPÖ-Politiker das gewusst, wäre der laue Sommerabend auf der Terrasse auf Ibiza sicherlich anders verlaufen. Aber weder Johann Gudenus, der das Treffen angebahnt hat, noch Heinz Christian Strache scheinen die Familienverhältnisse der angeblichen Oligarchennichte überprüft zu haben, zumindest nicht gründlich. Allein schon eine einfache Google-Suche hätte jeden Rechercheur nachdenklich stimmen müssen, weil er keinen einzigen Treffer bekommen hätte zu ihrer Person. Auch an diesem Abend fragt Strache nicht weiter nach. Im Verlauf des Gesprächs erkundigt er sich, wo und wann sich sein Parteifreund und die Nichte kennengelernt hätten. Gudenus nuschelt, vor ein paar Monaten. Und schon ist Strache zufrieden. Anscheinend vertraut er dem Urteil seines engen Parteifreundes. Der damalige Wiener Vizebürgermeister spricht an diesem Abend nicht zum ersten Mal mit der angeblichen Oligarchennichte. Mindestens zweimal ist er mit ihr und ihrem Begleiter zuvor in Wien zusammengetroffen, mit dem Vertrauten noch öfter. Zu einem Essen im Fünf-Sterne-Hotel Grand Hotel Wien an der Ringstraße ließ sich Makarova im März 2017 in einem Mercedes-Maybach vorfahren. Gespeist wurde im Sterne-Restaurant Le Ciel im 7. Stock des Hotels. Das erfahren wir von unserem Kontakt. Später wird es Gudenus in Interviews bestätigen. Die Geschichte, die Johann Gudenus bei den Treffen in Wien offenbar erzählt wird, ist diese. Sie habe sich mit ihrem Onkel, dem Oligarchen, überworfen. Jetzt sitze sie auf einem Haufen Geld, mehrere hundert Millionen Euro, die sie außer Landes bringen möchte. Auch wolle sie selbst mit ihrer Tochter nach Wien ziehen. Das Geld plane sie nun in Österreich anzulegen, zum Beispiel in Immobilien. In der Tat eignen sich Immobilien gut zur Geldwäsche. Sie steigen in der Regel im Wert und niemand schaut bei entsprechend hohem Angebot genau hin, wo das Geld herkommt. Wie es der Zufall will, besitzt Johann Gudenus damals ein Grundstück, das sich bestens für Makarovas Zwecke eignet. Ein Jagdgrundstück in Albrechtsberg im niederösterreichischen Kremstal. Es ist schon seit vielen Jahren im Besitz der Familie Gudenus, die von Kaiser Franz Josef Anfang des 20. Jahrhunderts in den Grafenstand erhoben wurde. Nach dem Treffen im Grand Hotel und einer weiteren Zusammenkunft in einem Wiener Hotel reist Makarova also ins Kremstal, um das Grundstück zu besichtigen. So berichten später deutsche und österreichische Medien. Und Gudenus preist an. Was auch daran liegen dürfte, dass die Russin mit Fantasiepreisen lockte. Sie wolle ihm nämlich, so erzählt Gudenus an diesem Abend in der Villa, in einem Moment, in dem er mit Strache allein ist, das Grundstück zum fünffachen Preis abkaufen. Nach den Treffen halten Gudenus und der Vertraute der Russin Kontakt und es entsteht die Idee, sich auf Ibiza zu treffen mit dem Chef, H.C. Strache. Johann Baptist Björn Gudenus ist noch ein Teenager, als ihm von einem altgedienten FPÖ-Mitglied der 7 Jahre ältere Heinz-Christian Strache vorgestellt wird. Die beiden werden Freunde. Schon bald wird auch Gudenus Mitglied in der deutschnationalen Burschenschaft Vandalia. Leitspruch: Deutsch, einig, treu, ohne Scheu. Er nennt sich dort Wotan und wird Straches Leibfuchs, sein untergebener Verbindungsbruder. Strache weist ihn in die Bräuche der schlagenden Verbindung ein und spricht für ihn bei den Mitgliederversammlungen, den Konvents. Dort nämlich haben Neulinge in der Regel nichts zu melden. Auf dem Wiener Gymnasium Theresianum lernt Gudenus Russisch. Später studiert er Jura, absolviert die renommierte Diplomatische Akademie in Wien und belegt Sommerkurse an der Moskauer Lomonossow-Universität. Gudenus, dessen Vater der FPÖ-Veteran und Holocaust-Leugner John Gudenus ist, wird zu einem glühenden Russland-Fan. In seiner Zeit rückt die FPÖ näher gen Moskau. Ursprünglich hat sich die FPÖ als Bollwerk gegen den Kommunismus verstanden. Strache selbst hat noch kurz vor der Wende an der deutsch-deutschen Grenze gegen die Sowjetunion demonstriert. 1992 forderte er als Wiener FPÖ-Bezirksrat die ehestmögliche Entfernung des stalinistischen Denkmals auf dem Schwarzenbergplatz in der Hauptstadt. Lang ist es her. Er sei schon oft in Moskau gewesen, erzählt Strache mehr als 25 Jahre später auf Ibiza. Er habe jede Menge russische Freunde. Alles gute Typen. Die haben ja Kohle ohne Ende. Die kennen uns ja und die lieben uns. Er habe schon 2005 Maxim Schewtschenko, den damaligen persönlichen Berater von Putin, kennengelernt. Der Fernsehjournalist, der fließend Deutsch sprechen soll, sei zu ihm gekommen. Er wollte einen Termin, erklärt Strache. Also habe er, damals ja bereits Parteivorsitzender der FPÖ, einen strategischen Plan ausgearbeitet, wie man mit der Kreml-Partei Einiges Russland zusammenarbeiten könne. Anmerkung: Maxim Schewtschenko bestritt auf Anfrage, sich 2005 mit Strache getroffen zu haben. Er habe diesen erst 2008 in Wien kennengelernt und ihn seither mehrmals getroffen. Anders als von Strache behauptet, sei er auch niemals Berater von Putin oder einem anderen Kreml-Politiker gewesen. Als Putin dann 2007 zu einem Staatsbesuch nach Wien kommt, wird er von Strache herzlich willkommen geheißen. Der russische Präsident sei mit mindestens dem gleichen Respekt zu behandeln wie der amerikanische Präsident Bush, fordert er. Kurz darauf fliegt Strache nach Moskau. Er wird vom damaligen Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow empfangen. Außerdem führt er in der Duma Gespräche mit Vertretern der Partei Einiges Russland. Einige Jahre später schließt die FPÖ einen offiziellen Kooperationsvertrag mit der Partei und Strache grüßt per Selfie vom Roten Platz in Moskau. Es dürfte also kein Zufall sein, dass die Fallensteller dem Lockvogel eine russische Identität angedichtet haben. »You come from Russia?« fragt Strache die angebliche Investorin später an diesem Abend in holprigem Englisch und sie bejaht. Im Vorfeld wurde Gudenus erklärt, sie habe sowohl die lettische als auch die russische Staatsbürgerschaft. »We like Russia«, sagt Strache und freut sich sichtlich. Schon seit Jahren wird der FPÖ, ähnlich wie der AfD in Deutschland, eine große Nähe zu Russland vorgeworfen. Ähnlich geht es den FPÖ-Verbündeten im europäischen Ausland. Die französischen Rechtsextremisten haben sogar Millionenkredite aus Russland erhalten und im Juli 2019 scheinen geheime Aufnahmen zu belegen, dass auch die italienische Lega Nord mit den Russen im Gespräch darüber war, wie Putin sie mit Millionen unterstützen könnte. Die FPÖ aber bestreitet, wie übrigens auch die AfD, mit russischem Geld gefüttert zu werden. Strache selbst erklärt seine Russlandpolitik gern staatsmännisch mit seiner Verantwortung für den Frieden und beteuert, wir kriegen kein Geld. Auf Russland, das wird auch auf Ibiza klar, lassen Gudenus und Strache nichts kommen. Als die Rede auf Homosexualität kommt, erklärt Strache unvermittelt, im Osten Europas seien die Menschen noch normal. Wir haben die Dekadenz im Westen, im Osten sind sie normal, sagt er. Er betont dabei überdeutlich beide Silben. Normal. Gudenus übersetzt eifrig für die Russin. Zwischendrin erzählt er ihr von seiner Hochzeit, den 250 Leuten, die gekommen seien und dass zu seiner Freude Zeitungen darüber berichtet hätten, sogar auf der Titelseite. Strache wirkt an diesem Abend wie der Stereotyp des Ibiza-Urlaubers. Braun-rot gebrannt, in der Hand abwechselnd eine Zigarette oder ein Glas Wodka Bull. Ein Mitvierziger mit Bauchansatz, zufrieden mit sich selbst, doziert vor der angeblichen Russin über seinen Erfolg, die Wirtschaft, die Politik und die Welt an sich. Während es langsam dunkel wird, sagt er die Zukunft Europas voraus. Der Kontinent werde islamisiert werden, sagt der Mann, der in Österreich mit fremdenfeindlichen Slogans wie »Willst du den Islam? Lies ihn doch daheim« Wahlkampf gemacht hat. Der Osten Europas sei jetzt die einzige Rettung. Deswegen müsse man sich öffnen, Richtung Russland, Ungarn, Osteuropa. Wie hat er einst gescherzt? »Wisst's, was eine Maul- und Klauenseuche ist?« Wenn osteuropäische Arbeiter im Westen arbeiten müssen, dann maulen sie. Und wenn sie nicht arbeiten, dann klauen sie. Osteuropäer scheinen ihm deutlich sympathischer zu werden, wenn sie Millionäre oder Autokraten sind. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban? Wenn ich was brauche, dann kann ich ihn einfach anrufen. Da hebt er ab, schwärmt Strache. Der ungarische Geheimdienstchef sei ein guter Freund, der spreche perfekt Deutsch. Überhaupt der Orban, der wisse schon, wie man es mache. Zwar sei dessen Partei nicht Mitglied der EU-Parlamentsfraktion Europa der Nationen und der Freiheit, in der sich neben der FPÖ noch allerlei andere rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien versammelt haben, aber, das ist vor allem Gudenus wichtig, inoffiziell ist er mit uns sehr gut, weil er eigentlich die Politik macht, die wir gut finden. Zum Beispiel die Sache mit George Soros, dem ungarischstämmigen US-Milliardär, der für Europas Rechte eine Art Antichrist ist. Gegen den gehe Orban, der selbst einst mit Hilfe eines Soros-Stipendiums in Oxford studiert hat, voll vor. Und zwar zu Recht, sagt Strache. Soros spendete in den vergangenen Jahrzehnten große Teile seines Vermögens, vor allem an Projekte und Organisationen, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen. Soros Open Society Foundation unterstützt Nichtregierungsorganisationen weltweit. Übrigens auch das International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, in dem wir beide Mitglied sind. Und will damit nach eigenen Angaben eine lebendige Zivilgesellschaft fördern. Strache aber, das macht der FPÖ-Mann an diesem Abend klar, vermutet einen größeren Plan dahinter. Soros, so erklärt er, finanziere die Konterrevolution. Was genau er damit meint, bleibt unklar. Im Zusammenhang mit Ungarn sagt Strache einen bemerkenswerten und besorgniserregenden Satz. Wir wollen eine Medienlandschaft ähnlich wie der Orban aufbauen. Der ungarische Ministerpräsident höhlt seit Jahren Schritt für Schritt die Demokratie aus. Der staatliche Rundfunk wurde auf Regierungslinie gebracht, viele private Medien wurden von Orbáns Gefolgsleuten aufgekauft. Inzwischen dominiert ein regierungskonformer Ton in der Berichterstattung. Kritischen Journalismus betreiben nur noch sehr wenige und vor allem kleine Medienhäuser wie das Portal Direkt36, das unser Freund und ICIJ-Kollege András Péthő vor einigen Jahren gegründet hat. Auf dem Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen ist Ungarn um 64 Plätze nach unten gerutscht, seit Orbán an die Macht gekommen ist. In seinen Ausführungen über die Lage der Welt kommt Strache nach einer Weile auf Serbien zu sprechen. Da sei er ganz beliebt. In dem Land habe es eine Umfrage gegeben, wer der beliebteste ausländische Politiker sei. Nummer 1, das sei Putin gewesen. Nummer 2, der frühere italienische Premier Silvio Berlusconi. Und dann, an dritter Stelle, sei da schon er gewesen. H.C. Strache. Schon 2008 reist Strache nach Serbien, um dort Tomislav Nikolic zu treffen, damals noch Chef der extremnationalistischen serbischen radikalen Partei, SRS, und von 2012 bis kurz vor dem Treffen auf Ibiza Präsident Serbiens. Strache tritt sogar als Ehrengast bei einer Wahlveranstaltung der SRS auf. »Kosovo ist Serbien«, ruft er jubelnden Menschenmassen auf Serbisch zu, wie seine Biografinnen Nina Horacek und Claudia Reiterer später beschreiben. Große Teile der serbischen Bevölkerung sind begeistert, ebenso vermutlich die Führung in Russland. Schließlich gehört die Ablehnung der Unabhängigkeit des Kosovo zur Staatsdoktrin Russlands. Die Sympathie vieler Serben zahlt sich am Ende für seine Partei aus. Bei den Nationalratswahlen 2008 wählen auffällig viele Österreicher mit serbischen Wurzeln die FPÖ. Ein Hoch also auf den Osten. Wenige Monate nach dem Treffen auf Ibiza wird Strache der serbischen Tageszeitung Politica erklären, Kosovo ist zweifellos ein Teil Serbiens. Der Staat Österreich hat die Unabhängigkeit des Kosovo allerdings bereits 2008 anerkannt. Inzwischen sitzen die Russin, ihr Begleiter und ihre österreichischen Gäste schon mehr als eine Stunde zusammen. Und Strache kommt jetzt richtig in Fahrt. Gudenus hat längst aufgehört, für die Russin Wort für Wort zu übersetzen. Er beschränkt sich auf Bruchteile. Die vermeintliche Oligarchennichte hört zu, ihr Begleiter ebenso. Und Gudenus Frau, immerhin gebürtige Serbin und damit die wohl kundigste Person am Tisch, was Serbien angeht, schweigt die meiste Zeit. Der frühere serbische Präsident Tomislav Nikolic sei ein guter Freund gewesen, erzählt Strache weiter. Und der neue, Aleksandar Vučić, ja sowieso. Der empfängt uns permanent. Und überhaupt würden in Serbien die Hauptnachrichten 2 Minuten ungekürzt berichten, wenn HC auf Besuch sei. Und das unkritisiert, ergänzt Gudenus schwärmend, während er seinen Fisch isst. Das ist normal. Der serbische Berufskriminelle und spätere Warlord Jelko Rasnatovic, bekannt als Arkan, dem massive Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden, für Strache ein geiler Typ. Dessen politischer Weggefährte Dragan Marković habe Gudenus erst kürzlich zu einem Boxkampf geladen. Nur, dass Ana Birnabic jetzt Premierministerin ist, das sei schon sehr komisch, sagt Gudenus. Immerhin sei sie doch eine Lesbin. Die sei, resoniert Gudenus, auf Druck der EU installiert worden. Typisch, murmelt Strache. Die vermeintliche reiche Russin hört geduldig zu. Ab und an wechselt sie mit Gudenus ein paar Worte, hauptsächlich ist es aber Straches Show. Davon hat sie nun offenbar genug. Können wir anfangen, offen zu sprechen? Fragt sie auf Russisch und dann auf Englisch. Wir haben nicht so viel Zeit. Sie will endlich zur Sache kommen, zum Geschäftlichen. Dafür wiederum sollte man vielleicht ins Haus gehen, schlägt der Begleiter der Russin vor. Ist vielleicht intelligenter, sagt er. Man wisse ja nie, wer zuhöre. Er erntet Zustimmung und schaltet demonstrativ sein Handy aus. Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, seine Frau, die angebliche Oligarchennichte und ihr Vertrauter nehmen die Gläser, Zigarettenschachteln und Telefone, Strache noch eine Dose Red Bull und sie wechseln ins Wohnzimmer. Die Szenerie drinnen? Eine graue Couch, ein Glastisch, der auf einer breiten Holzwurzel ruht, ein Schrank mit Glaseinsätzen und eine Stehlampe. Dort filmen 2 Kameras. Eine wahrscheinlich getarnt als Lichtschalter, die andere offenbar in einem Handyladegerät. Vor allem die zweite Kamera wird die Bilder liefern, die fast 2 Jahre später auf allen Fernsehsendern laufen werden. Play. Ein Hotel irgendwo in Deutschland, Sommer 2018, spätabends. Als das Video beginnt, sind wir schon nach 1 oder 2 Minuten versucht, alles zu stoppen. Es erscheint sinnlos. Der Ton ist miserabel. Und auf dem Bildschirm sehen wir zwar 2 Männer und eine Frau, die auf einer Couch und einem Lederstuhl sitzen und einen Glastisch, auf dem Flaschen und Zigarettenschachteln verteilt sind. Und ja, einer von ihnen könnte Heinz-Christian Strache sein, österreichischer Vizekanzler zu der Zeit, als wir das Video ansehen. Aber es könnte auch irgendjemand sein, der ihm ähnelt. Wie oft haben wir Heinz-Christian Strache zuvor bewusst angeschaut? Es müsste noch nicht einmal ein besonders überzeugender Doppelgänger sein. Wir pressen die Kopfhörer auf die Ohren, aber es ist schwierig, die Menschen im Video zu verstehen. Der Ton ist mal gut, mal unverständlich, immer wieder reden alle durcheinander und das österreichische Deutsch macht es uns nicht leichter. Dazu wird immer wieder Englisch gesprochen und ab und an Russisch. Wir stoppen und setzen die Kopfhörer ab. Geht das lauter? Hilft wahrscheinlich wenig, ist die Antwort. Kopfhörer wieder auf. Play. Aber es wird besser. Minute für Minute hören wir uns an, immer wieder lassen wir zurückspielen, um etwas Gesagtes besser zu verstehen. Beim 4. oder 5. Mal sind wir uns langsam sicher und immer wieder erklärt der Kontakt, was Strache oder sein Begleiter Johann Gudenus gerade gesagt hätten. Dann hören wir es erneut, aber kann man dem eigenen Ohr dann noch trauen? Hört man dann nicht einfach, was man vorgesagt bekam? Mit dem akustischen Verständnis wächst Minute für Minute, und dieses Video dauert nur eine Viertelstunde, das Gefühl für die Geschichte. Mit der Zeit können wir immer besser dem folgen, was der Mensch, der wahrscheinlich Heinz-Christian Strache ist, mit den anderen diskutiert. Es geht immer wieder um Investitionsmöglichkeiten für eine Russin in Österreich. Einmal fällt das Wort Kasernen, einmal der Begriff staatliche Kunstsammlungen und einmal geht es offenbar um die Privatisierung von Wasser. Was in Österreich, klärt man uns auf, ein hochbrisantes Thema sei. Und tatsächlich, Österreich ist eines der wasserreichsten Länder Europas. Eine Privatisierung ließe die Wirtschaft vermutlich jubeln. Die FPÖ selbst jedoch hat 2017, als das Video entstand, noch lauthals gefordert, kein Ausverkauf des heimischen Wassers. Und dann geht es in dem heimlich aufgenommenen Gespräch offenbar um Autobahnbau. Und da sagt Heinz-Christian Strache etwas, das uns sofort aufhorchen lässt. Wenn die Russin ihn mit der Kronenzeitung vor der Wahl 2017 unterstütze, würde er dafür sorgen, dass eine andere Firma keine Staatsaufträge mehr bekomme. Diese würden dann an die Russin gehen, sobald sie eine Firma dafür gründe. Wir stoppen und hören es nochmals an. Und nochmals. Das ist ein starkes Stück. Allein dieser Satz müsste eigentlich für jeden Politiker in einem demokratischen Rechtsstaat das Ende der politischen Karriere bedeuten. Dieses konspirative Treffen im Hotelzimmer an diesem Abend könnte also in eine wichtige Recherche münden. Denn wer so etwas sagt, muss wissen, dass er Korruption anbietet. Staatsaufträge kann nicht ein Einzelner nach Gusto in Aussicht stellen, jedenfalls nicht in einem Rechtsstaat. Immerhin, eine Sorge ist kleiner geworden. Die Frage, ob das öffentliche Interesse groß genug ist, um über ein heimlich gefilmtes Video berichten zu können. Noch lässt sich diese Frage nicht endgültig beantworten. Aber wenn sich das, was wir meinen, verstanden und gesehen zu haben, wirklich so abgespielt hat, wenn die Dinge wirklich so gesagt wurden, von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, dann müssten wir uns um das öffentliche Interesse wohl nicht sorgen. Aber nochmal, was wir da spät nachts in einem Hotelzimmer sehen und was wir verstehen oder zu verstehen glauben, reicht nur für ein bruchstückhaftes Verständnis der Geschehnisse. Wir sehen ein Best-of, einen zusammengeschnittenen Ausschnitt eines in Wirklichkeit viel längeren Videos. Eine Viertelstunde von angeblich mehr als 20 Stunden. Wie wir es denn finden? Fragt der Kontakt. Wir sind nicht wirklich sicher, was wir davon halten sollen. Es ist brisant und absolut relevant, aber auch höchst problematisch. Eine Menge Fragen treiben uns um. Ist es wirklich Strache? Was passiert vor und nach den gezeigten Szenen, die wir sehen durften, und dazwischen? Und noch viel banaler, woher sollen wir wissen, ob das Video manipuliert wurde? Während wir versuchen, eine vorsichtige Antwort zu geben, fragen wir uns, ob auch uns jemand filmt, genau in diesem Moment. Wie wir da sitzen, mit Kopfhörern auf den Ohren, auf diesen Bildschirm starrend und offensichtlich faszinierend finden, was wir sehen. Keine Frage, das Material ist packend. Man kann kaum wegsehen. Allein wie Strache da im Sofa hängt, rauchend die Welt erklärt, mit einem Glas Wodka Red Bull in der Hand. Kann das echt sein? Oder sind das Video und das Treffen in diesem Hotelzimmer eine Falle, die in diesem Moment uns gestellt wurde? Es könnte das Satiremagazin Titanic sein, das in der Vergangenheit schon Wetten, dass und die Bildzeitung hereingelegt hat. Womöglich, und das wäre weit dramatischer für uns, will aber der Rechtspopulist Strache beweisen, wie freudig die Süddeutsche Zeitung auf einen leicht durchschaubaren Fake hereinfällt. Vielleicht traf unser Kontakt in den vergangenen Tagen noch andere Reporter. Und in wenigen Wochen gibt es im Internet ein Best-of-Fake-News-Medien-Video. Und wie sie alle drauf ansprangen auf dieses klar gefälschte Video. Und ist es nicht wirklich viel zu klischeehaft? Wie dämlich können wir sein zu glauben, das alles sei echt? Die angebliche Russin scheint doch ein wenig zu sehr dem Russinnen-Klischee zu entsprechen, mit ihren Stilettos, dem kurzen Kleid, dem ganzen Auftreten. Und ausgerechnet ein FPÖ-Mann, ein Rechter, die doch sonst immer und überall Verschwörungen wittern? Als ob Strache noch nie darüber nachgedacht hätte, dass ihn jemand reinlegen könnte. Das kann nicht wahr sein, oder? Wir können es nicht glauben. Noch dazu, wo Heinz-Christian Strache genau der Typ von Politiker ist, der bei unseren Leserinnen und Lesern wegen seiner fremdenfeindlichen, rechtsnationalen Politik verhasst ist. Der Beifall von allen links der Mitte, wahrscheinlich von den meisten bis auf den rechten Rand, wäre uns gewiss. Das alles macht uns nervös. Es ist zu einfach. Eines sei an dieser Stelle ganz deutlich gesagt. Ein Spitzenpolitiker, der Korruption in Aussicht stellt, das ist eine Geschichte. Vollkommen egal, von welcher Partei er ist. Wenn es nicht Strache, der Rechtspopulist wäre, sondern ein Grüner, ein Konservativer oder ein Sozialdemokrat, wir wären mindestens genauso elektrisiert. Wir fangen jedenfalls an, Fragen zu stellen. Warum wurde das Video im Sommer 2017 gemacht und bisher nicht veröffentlicht? Wer sind die beiden Lockvögel, die wir in diesem Best-of kaum sehen können? Gibt es einen oder mehrere Auftraggeber? Wer hat die Falle bezahlt? Wer weiß davon? Was sind die Pläne? Wer kam auf diese irrsinnige Idee und warum? Es wird ein langer Abend in dem Hotelzimmer. Wir bekommen Antworten auf alle unsere Fragen. Manche fallen länger aus, andere kürzer, manche sehr kurz. Aus Quellenschutz können wir die Antworten nicht wiedergeben. Aber wir bekommen auch nur das. Antworten, keine Beweise. Es sind Antworten, die wir für den Moment glauben können oder eben nicht. Befriedigend überprüfen lassen sie sich jedenfalls nicht. Nicht, wenn wir die Aufdeckung der Quelle nicht riskieren wollen. Auf eine Frage bekommen wir keine klare Antwort. Würden wir dieses Video in die Hand bekommen, um es selbst auswerten und überprüfen zu können? Sicherheitshalber, auch für die Kameras, die uns gerade möglicherweise filmen, erklären wir zum wiederholten Mal an diesem Abend, wie wir arbeiten. Dass wir das gesamte Video zur Verfügung haben müssen, und zwar ganz egal, wie lang es ist und unmanipuliert. Dass wir es dann so oder so werden untersuchen lassen von einer unabhängigen Stelle und dass wir erst danach die Entscheidung treffen können, ob wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Und nochmal, dass wir nicht versprechen, innerhalb einer bestimmten Zeit zu drucken, dass wir und nur wir alle redaktionellen Entscheidungen treffen und dass wir nichts bezahlen. Nada. Niente. Wir haben nicht das Gefühl, damit auf Unverständnis zu stoßen. Eher auf einen gewissen Respekt. Und so verbleiben wir. Man würde über das Gesagte nachdenken, über unsere Bedingungen, wenn man so will, und sich dann wieder melden. Kurz vor 1 Uhr nachts verlassen wir das Hotelzimmer wieder. Wir haben etwa 2,5 Stunden dort verbracht und davon bestimmt eine Dreiviertelstunde das 15-minütige Video geschaut, immer wieder Szene um Szene, vor und zurück. Und haben ansonsten geredet, geredet, geredet. Unser Kontakt wusste ein wenig über uns, die Panama Papers waren offenbar ein Argument für uns. Als Vertrauensbeweis, dass wir nicht vor einer Geschichte zurückschrecken würden, selbst wenn schon auf den ersten Blick klar ist, dass sie Ärger bringt und womöglich Klagen. Aber als wir in den Fahrstuhl steigen, wieder mit dem Telefon in der Tasche, haben wir nicht den kleinsten Videoschnipsel dabei. Und wir können, aus Gründen des Quellenschutzes, niemandem davon erzählen, außer unserem Chefredakteur. Das haben wir uns ausbedungen. Es wird uns wahnsinnig schwerfallen, zu schweigen, obwohl wir uns ja längst daran gewöhnt haben. Bei den Panama Papers konnten wir mehr als ein Jahr niemandem davon erzählen. Aber diese Geschichte ist eine, die sich wahnsinnig gut erzählen ließe. Bei jeder Party, bei jeder Abendesseneinladung, wo auch immer. Alles ist so viel näher, so viel unmittelbarer als Briefkastenfirmen in Panama. Herrgott, es ist Österreich. Wir verlassen das Hotel mit dem seltsamen Gefühl, keine Ahnung zu haben, wo rein wir hier geraten sind. Wir wissen nur sehr wenig über unseren Kontakt. Wir wissen nicht, was er über unsere Bedingungen denkt, ob er sich darauf einlässt, mit wem er sonst redet, ob er sich überhaupt wieder meldet. Wir hoffen es. Denn da ist jemand mit einem langen Video, das einen großen Skandal auslösen könnte. Zack, zack, zack. San Rafael de Sacreo. 24. Juli 2017, kurz nach Sonnenuntergang. Kaum sind die Drinks auf dem gläsernen Lounge-Tisch im Wohnzimmer der Villa abgestellt und die Gäste auf dem Sofa und dem Ledersessel verteilt, kommt die Rede auf das Hauptthema, wie Johann Gudenus es nennt, die Kronenzeitung. Was ist da schon vorangeschritten? Will Heinz-Christian Strache, der sich zwischen Tajana Gudenus und der Russin aufs Sofa gesetzt hat, erstmal wissen, was ist da wirklich konkret? Strache erkundigt sich nach folgendem Plan. Die Frau, die die beiden FPÖ-Politiker als Aljona Makarova kennen, will angeblich die Hälfte von Österreichs Boulevardblatt Kronenzeitung kaufen, und zwar noch vor der Wahl Ende Oktober 2017, und das Blatt umgehend auf FPÖ-Linie bringen. Gudenus weist Strache stolz darauf hin, dass es mithin seine Idee war. Wie wir uns das erste Mal getroffen haben und ich gemerkt habe, dass sie allgemein Interesse hat, in Österreich zu investieren, habe ich gesagt, Auslassungspunkte, Kronenzeitung wäre interessant. Die Krone, wie die Kronenzeitung genannt wird, ist nicht irgendeine Zeitung. Sie ist in Österreich die Zeitung. Mit 700.000 Exemplaren täglich verkauft die Krone mehr als die fünf nächstgrößten österreichischen Tageszeitungen zusammen. Das 1959 neu gegründete Boulevardblatt erreicht an jedem Wochentag 2 Millionen Leser, am Sonntag gar 2,5 Millionen. Bei 8,8 Millionen Einwohnern in Österreich ist das eine Reichweite von etwa 30%. Du kriegst mit der Zeitung jeden Einfluss, wird Heinz-Christian Strache später in der Villa sagen. Du hast die Waffe in der Hand, dass alle dich schalten und walten lassen. Das ist wohl kaum übertrieben. Gegen die Krone, so heißt es in Österreich, kann man nicht regieren. Mit ihr dagegen wunderbar, wenn man sie denn bekommt. Also fängt Makarova an zu erzählen. Anfangs habe Gudenus in Aussicht gestellt, ihr helfen zu können, einen Teil der Zeitung zu kaufen. Jetzt aber habe sie selbst eine reale Möglichkeit gefunden, dies zu tun, erklärt sie auf Russisch. Dazu muss man wissen, die Eigentumsverhältnisse bei der Kronenzeitung sind höchst kompliziert. 50% gehörten der Familie des Zeitungsgründers Hans Dieschand, aufgeteilt auf dessen Witwe und 3 Kinder. Die anderen 50% wurden 1987 von der deutschen Funke Mediengruppe gekauft, die damals noch Zeitungsgruppe Watz hieß. Um 2017, also zum Zeitpunkt des Treffens auf Ibiza, ging das Gerücht um, mindestens ein Teil der Funke-Hälfte stünde zum Verkauf. Der wichtigere Anteil ist aber der Dieschand-Anteil. Wer diesen Anteil besitzt, kann nämlich faktisch über die inhaltliche Linie des Blattes bestimmen. So ist es vertraglich festgehalten. Bevor Gudenus und Strache mit der angeblichen Oligarchennichte ins Detail gehen, sprechen sie sich kurz ab. Gudenus erzählt Strache, dass er ihr gesagt habe, am Funke-Anteil arbeiteten Freunde von uns. Sie habe nun aber tatsächlich Kontakt zu 2 der 4 Erben des verstorbenen Dieschand, die beide je 12,5% halten, also zum wichtigeren Anteil, und sie meint, es wird real, sagt Gudenus. Die Russin könne den entscheidenden Anteil übernehmen, von dem Strache und Gudenus dachten, er sei unerreichbar. Schon in den nächsten Wochen könne der Deal über die Bühne gehen. Verkündet werden solle es nach dem Wahlkampf. Das ist der Vorschlag der Russin, so erklärt es ihr Begleiter. Hätte ich nicht erwartet, sagt Strache und zupft nervös an seinen Fingernägeln herum. Der Lockvogel spricht nun auf Russisch mit Gudenus. Niemand, wirklich niemand, dürfe davon erfahren, sonst könne der Deal platzen. Und Gudenus übersetzt, weder Freunde, noch Partei, noch Frauen. Strache ist elektrisiert und setzt augenblicklich zu einem seiner Vorträge an. Die Krone sei ja die mächtigste Zeitung Europas nach Bevölkerungszahl, mit einem Machtvolumen, das gigantisch ist. Kurzum, das sei eine Weltklasse-Geschichte. Und das Beste daran, erklärt Gudenus, das Ganze könne noch heute eingetütet werden. Das sind Ereignisse, die in den nächsten Wochen stattfinden, die sie beeinflussen kann, erklärt er seinem Chef. Du musst nur sagen, ja. Strache schätzt, dass die Russin 240 Millionen Euro zahlen müsse. Gudenus sieht da kein Problem, die Oligarchennichte sei bereit. Sie lässt Leute daran arbeiten. Sie ist vorbereitet. Sie kann's zahlen. Sie will's zahlen. Heinz-Christian Strache hat den Köder geschluckt. Er rutscht auf dem Sofa hin und her, zieht an der nächsten Zigarette, nimmt einen Schluck Wodka Red Bull. Ist sie diejenige, die es kaufen wird? Oder eine Gruppe von Leuten? Fragt er. Die Russin zögert kurz nach Gudenus' Übersetzung, spricht vage über eine Firma, einen Menschen. Ihr Begleiter springt ihr bei und erzählt von einem Medienberater, der dabei sei. Alles sei heikel und verstoße irgendwie gegen das Gesetz, aber das sei im Prinzip die Idee, auf die sie hinarbeite. Strache und Gudenus sind aufgeregt. Sie reden durcheinander, übereinander, miteinander. Die Parlamentswahl ist keine 3 Monate mehr entfernt. Und plötzlich haben sie die Aussicht, dass diese Frau, die ihnen gerade mit ausladenden Handbewegungen ihre Pläne skizziert, die Krone und damit einen Schlüssel zur politischen Macht in Österreich in die Hand geben könnte. Nun ist die Krone ohnehin FPÖ-freundlich. Die Partei und die Zeitung profitieren bereits voneinander. Wie der damalige Krone.at-Chefredakteur Richard Schmidt in einem Interview 2016 erklärte, wenn Strache einen normalen Bericht von uns auf Facebook teilt, dann merken wir, das haut die Quote auf das 1,5-fache hoch. Und umgekehrt kriegt er natürlich auch mehr Traffic, wenn wir ihn pushen. Könnte man das Blatt vor der Wahl konsequent auf Strache-Linie bringen, wäre das nicht einfach nur ein ungeheurer Vorteil für die Partei, es wäre ein Raketenantrieb im Wahlkampf. Aus dem Kanzlerkandidaten könnte der Kanzler werden. Was wichtig ist, erklärt Strache der Russin, wir haben da einen sehr, sehr engen freundschaftlichen Zugang. Über den komme man an die Anteile der Funke-Gruppe, und zwar über einen Herrn namens Heinrich Petziner. Der so elegante wie umstrittene Unternehmer, der in einem Untreueprozess rund um die Kärntner Landesbank Hypo Alpe Adria im Sommer 2017 zu 22 Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 288.000 Euro verurteilt wurde, lebt auf einem herrschaftlichen Anwesen in Niederösterreich und macht auch Geschäfte in Ost- und Südosteuropa. Der hat für Orban alle ungarischen Medien der letzten 15 Jahre aufgekauft und für ihn aufbereitet, führt Strache aus. An dieser Stelle scheint Strache zu übertreiben. Petziner war in den Kauf einiger Medien involviert, aber nicht aller. Es ist allerdings unklar, ob und inwiefern der ungarische Premierminister Viktor Orban in die Aufkäufe verwickelt war. Fest steht, dass Heinrich Petziner, der Gründer des Investmenthauses Vienna Capital Partners, VCP, 2014 in den ungarischen Medienmarkt eingestiegen und schnell zum größten Verleger des Landes geworden ist. Er stellte die wichtigste Oppositionszeitung Nebsa Bacak 2016 ein und verkaufte den Verlag MediaWorks mit zahlreichen Regionalzeitungen an Orbans Jugendfreund Lőrinc Mészáros. Die Regionalzeitungen hatte Petziner zuvor der deutschen Funke Mediengruppe abgekauft. Dieser Heinrich Petziner könne nun also helfen, an die Funke-Anteile an der Kronenzeitung zu kommen, suggeriert Strache. Petziner habe bei der Funke-Gruppe die Kontrolle. Wenn die Russin die 50% von Dishant kaufe, könne man jederzeit den Kontakt zu ihm herstellen. Und schwupp, dann hast du alles, schwärmt Strache. Anmerkung: Heinrich Petziner teilt dazu auf SZ-Anfrage mit, er habe und hatte nie eine Möglichkeit, die Kronenzeitung in welcher Weise auch immer zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Er habe dies nie behauptet. Strache sei ihm zwar bekannt, daraus sei jedoch keinesfalls eine Freundschaft abzuleiten. Auf erneute Nachfrage für dieses Buch kommt keine Antwort. Es wäre eine perfekte Konstellation für die FPÖ. Because Kronzeitung is the flagship of Austrian media, sagt Gudenus und ballt seine Faust. Krone, still is power. Wer die Krone hat, der hat die Macht. Es steht also folgendes Geschäft im Raum. Mit russischem Geld aus unklarer Quelle soll die Hälfte der Kronenzeitung gekauft werden, mit deren publizistischer Macht das Wahlergebnis der FPÖ nach oben getrieben werden könnte. Das alles gibt es aber nicht umsonst. Das ist den beiden FPÖ-Politikern klar. Sie macht das nicht aus Nächstenliebe zu uns, sagt Gudenus und die Runde lacht. Sie fragt, was ist da für sie möglich? Und an die Russin gerichtet, what do you want? Nochmal, russisches Geld, von dem die FPÖ-Männer zumindest fürchten müssen, dass es Schwarzgeld ist, soll ihrer Partei zu mehr Stimmen bei der anstehenden Wahl verhelfen. Und Gudenus fragt lapidar, what do you want? Was willst du als Gegenleistung? An dieser Stelle übernimmt der Vertraute der Russin das Reden. Es skizziert ein paar Varianten, sich bei der Russin erkenntlich zu zeigen. Man könne doch staatliche Aufträge zum Überpreis, also zu künstlich überhöhten Preisen, an sie vergeben oder die Kunstsammlungen privatisieren. So etwas in der Richtung schwebt ihr vor. Das müsse aber alles legal und rechtskonform sein, merkt Gudenus an. Es ist nach 2 Stunden das erste Mal, dass diese Forderung erhoben wird. Aber nicht das letzte Mal. Vielleicht, so druckst der Vertraute der Russin nun herum, gäbe es eine Möglichkeit, am österreichischen Wasser teilzuhaben. Sie habe da eine Gesetzesänderung im Kopf. Bevor die Russin und ihr Begleiter ihre Ideen ausführen können, sagt Strache, eine Privatisierung fürs Wasser ist undenkbar. Wenn es um das weiße Gold gehe, seien die Österreicher allergisch. Was aber durchaus möglich sei, sei eine Struktur, wo wir das Wasser verkaufen, wo der Staat eine Einnahme hat und derjenige, der das betreibt, genauso eine Einnahme hat. Man müsse sich dann eben nur um die Prozente streiten. Der private Betreiber würde auf jeden Fall profitieren, sagt Strache und ergänzt, dies hat Sex. Es ist eine bemerkenswerte Aussage. Schließlich hatte der FPÖ-Chef, zumindest in der Öffentlichkeit, eine ganz andere Haltung vertreten. Beispielsweise sagt er in einem FPÖ-Video von 2013, Wasser sei weder Profitquell für Konzerne noch Spielkapital für Spekulanten. Strache wechselt das Thema wieder hin zur Krone und er lässt wenig unversucht, der Russin den Kauf der Zeitung schmackhaft zu machen. Er umschmeichelt die angebliche Investorin, sagt, sie wäre dann die gewiss schönste Medienbesitzerin Österreichs. Er verheißt finanziellen Ertrag. Du bringst die Hütte von 15 Millionen auf 35 Millionen Jahresgewinn. Und vor allem verspricht er ihr Macht. Die machen dann alle bei ihr so. Er imitiert mit den Händen einen Hund, der Männchen macht. Was man als Eigentümerin der mächtigsten Zeitung Österreichs wohl so alles machen könne? Jetzt fängt der Begleiter der Russin zu schwärmen an. Erstmal müsse man die Journalisten in Kategorien aufteilen. Grün seien die Leute, die auf Linie seien. Orange die, die man auf Linie bringen könne. Und rot, naja, rot, das seien die, die man aufs Abstellgleis schieben müsse. Strache nickt. Journalisten sind ja sowieso die größten Huren auf dem Planeten. Sobald sie wissen, wohin welche Reise läuft, funktionieren sie so oder so. Man muss es ihnen nur kommunizieren. Um diese größten Huren innerhalb der Krone in den Griff zu bekommen, soll es also eine Einteilung von Journalisten in genehme und nicht so genehme geben. Überhaupt kein Problem, versichert Strache. Eines könne er ihm jetzt schon sagen. Richard Schmidt, der oben zitierte damalige Chefredakteur von Krone.at, sei einer der besten Leute, die es gibt. Erst vorige Woche habe er mit ihm telefoniert. Anmerkung: Schmidt erklärte auf Anfrage, dass es gut möglich sein könne, dass er mit Strache telefoniert habe. Als Journalist mit Hauptgebiet Innenpolitik ließ sich das auch kaum vermeiden. Er sei aber nie Unterstützer der FPÖ oder einer anderen Partei gewesen. Der Kolumnist Tassilo Valentin, so Strache weiter, hingegen sei ein Arsch, ein falscher Hund. Im Laufe des Abends wird die Krone wieder und wieder zum Thema werden. Am Ende wird Strache der Russin sogar ein regelrechtes Medienkonzept versprechen. Innerhalb von 2-3 Wochen sei das fertig. Sobald sie die Kronenzeitung übernimmt, Sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Da müssen wir uns zusammenhocken. Und er spielt gleich mal durch, wie die Machtübernahme aussehen könnte. Zack, zack, zack. 3, 4 Leute würde er pushen, 5 neue hereinholen und aufbauen. Naja, und 3, 4 andere müssten eben abserviert werden. Das ist einer der Sätze, die Strache noch lange verfolgen werden. Aber auch einer der Sätze, die einen tiefen und erschreckenden Einblick geben. Die FPÖ und die Pressefreiheit. Zack, zack, zack. Keine Bewegung. München im Spätsommer 2018. Wenn man Kolleginnen und Kollegen fragt, was einen Journalisten ausmache oder auszeichne, hört man Hartnäckigkeit, Neugier, Flexibilität und vielleicht noch Unerschrockenheit. Eher selten hört man Geduld. Journalisten sind nicht geduldig. Wir sind, gerade durch die Digitalisierung, gewohnt, schnell zu reagieren auf neue Entwicklungen, auf die Konkurrenz, auf alles Mögliche. Geschichten müssen so schnell wie möglich raus. Wer weiß, wer noch daran sitzt. Tatsächlich ist Geduld für Investigativjournalisten aber extrem wichtig. Manchmal drängelt die Quelle. Dann müssen wir bremsen. Eine Recherche ist erst fertig, wenn wir uns sicher sind. Wenn wir die Betroffenen mit den Vorwürfen konfrontiert haben, wenn die Anwälte das Okay gegeben haben und der Chefredakteur. Und manchmal fällt uns erst dann auf, dass ein Aspekt noch fehlt oder es kommt eine neue Information. Der Zweifel muss bis zum Schluss ständiger Begleiter sein und bis zur Sekunde vor der Veröffentlichung muss ein berechtigter Einwand noch jede Recherche stoppen können. Lieber schieben wir eine Geschichte. Lieber haben wir Geduld, als einen großen Fehler zu begehen, der die Existenz anderer Menschen vernichten kann, wenn wir jemandem öffentlich fälschlicherweise schwere Vorwürfe machen. Ein Fehler kann Karrieren beenden, Scheidungen auslösen oder in den Ruin führen. Ein großer Fehler unseres Ressorts kann aber auch zu einem horrenden Schadensersatzprozess führen und dadurch, Achtung, jetzt wird es pathetisch, die Existenz der Süddeutschen Zeitung vernichten. Die SZ wurde kürzlich von einem Geschäftsmann, der uns fehlerhafte Berichterstattung vorwarf, auf fast 80 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. Die SZ hat gewonnen. Hätte sie verloren, würde sie vermutlich nicht mehr in der Form existieren, wie wir sie kennen. Oder nehmen wir die Panama Papers. Ursprünglich wollte John Doe, der Whistleblower, der uns mit 11,5 Millionen Dokumenten versorgt hatte, unbedingt, dass wir 4 bis 6 Wochen nach der ersten Lieferung unsere Geschichte veröffentlichen. Am Ende dauerte es deutlich mehr als ein Jahr. Den Whistleblower all die Zeit bei Laune zu halten, war eine der schwierigeren Aufgaben dieser Recherche. In anderen Fällen drängeln Quellen nicht, sondern bitten im Gegenteil um mehr Zeit. Manchmal, um sich in Sicherheit zu bringen, manchmal, weil sie noch bei der Firma arbeiten, über die sie auspacken wollen, manchmal einfach, weil sie noch mit ihrem Entschluss hadern. Manchmal versteht man die Gründe der Quelle, manchmal nicht. Respektieren muss man ihre Bitten aber immer und man sollte nicht versuchen, sie zu überreden. Quellen brauchen ihr Tempo. Fast immer steht für sie mehr auf dem Spiel als für Journalisten wie uns. Wir haben eine gute Geschichte oder eine schlechte oder eben keine. Für Quellen kann die richtige Geschichte zum falschen Moment das Ende bedeuten. Gesellschaftlich, sozial, finanziell. Im schlimmsten Fall sogar den Tod. Deswegen brauchen wir Geduld. Und in diesen Tagen haben wir sowieso keine Wahl. Wir sind nach dem Treffen im Hotel zu unserem Chefredakteur Wolfgang Krach gegangen und haben ihm von dem Video und den Umständen erzählt. Er fand die Geschichte faszinierend. Genauso wie wir hatte er viele Fragen und genauso wie wir fand er, dass wir nicht viel tun können. Klar haben wir aufgeschrieben, was wir an dem Abend gesehen und gehört haben. Die Niederschrift des Abends ist auf der extra gesicherten Festplatte eines unserer Laptops gespeichert. Darauf gibt es jeweils 2 virtuelle Arbeitsplätze. Der eine ist der gewöhnliche, samt E-Mail-Programm und was man sonst so zum Arbeiten braucht. Der andere ist besonders abgesichert. Auch Behörden und das Militär nutzen so ein System, um geheime Dokumente zu speichern. Es gibt nur eine zugelassene Verbindung nach außen. Und die führt über einen sogenannten VPN-Tunnel direkt auf unseren wiederum extra gesicherten Server, auf dem die geheimen Daten liegen, die wir so angesammelt haben. Die Panama Papers, die Paradise Papers, allerhand andere Firmendatenbanken, kleinere Leaks, digitalisierte Akten von VW-Skandal bis zu NSU-Unterlagen. Aber all das bringt uns jetzt nicht weiter. Im Grunde müssten wir uns jetzt ans Telefon setzen, um das Gehörte anhand von zweiten Quellen zu verifizieren. Aber das geht nicht. Wir müssen uns an den Quellenschutz halten. Also versuchen wir, wenigstens all das zu überprüfen, was sich ohne Kontakte zu anderen Menschen überprüfen lässt. Zum Beispiel lässt sich sehr leicht herausfinden, dass sowohl Heinz-Christian Strache als auch Johann Gudenus zu der Zeit, die uns von unserer Quelle genannt wurde, tatsächlich auf Ibiza waren. Damals berichteten etwa der Kurier und die Presse über seinen Urlaub auf der Baleareninsel. Das ist zwar nur ein winziges Puzzlestückchen in unserem Faktencheck, aber immerhin ein Anfang. Wir überprüfen außerdem, ob Strache damals geraucht hat. Antwort: er hat. Und ob die Frau, die uns als Gudenus Ehefrau vorgestellt wurde, wirklich seine Ehefrau ist. Antwort: sie ist es. Tajana Gudenus ist während der Jugoslawienkriege nach Österreich geflüchtet und hat später den aufstrebenden FPÖ-Politiker Gudenus kennengelernt. Kirchlich trauen ließen sich die beiden im Mai 2017 im serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas, der Republika Srpska. Später wurde noch einmal in Wien nach österreichischer Tradition gefeiert, berichtete das Klatschportal heute.at. Alles, was wir finden, passt zu der Geschichte, die unser Kontakt erzählt hat. Wir überprüfen noch weitere Details, die wir hier nicht nennen können, weil wir die Quelle schützen müssen. Wir finden keine Widersprüche oder Auffälligkeiten. Am Ende werden wir all diese Kontrollen noch einmal wiederholen und dann noch einmal. Von Tag zu Tag fällt es uns schwerer, geduldig zu sein, mit dem Wissen, dass im Nachbarland ein Politiker an der Regierung ist, der offenbar empfänglich ist für Korruption, der sich mit einer angeblichen russischen Investorin mit fragwürdigen Millionen trifft und ihr halb Österreich verscherbeln will. Ausgerechnet ein Vertreter jener Partei, die versucht, mit Parolen wie »Heimat bewahren«, »Stimmung zu machen« oder Wähler mit dem Versprechen zu gewinnen, den Ausverkauf österreichischer Interessen zu stoppen. Ausgerechnet Strache, der noch vor einigen Jahren in einem Interview mit der Presse getönt hat: »Unter meiner Führung gibt es keine Korruption, keine Freunderwirtschaft.« Mehr noch, mit jedem Tag, der vergeht, fragen wir uns, ob es nicht sogar unsere Pflicht wäre, unser Wissen mit der Welt zu teilen. Schließlich geht es hier nicht nur um Österreich. Heinz-Christian Strache und die FPÖ existieren nicht in einem luftleeren Raum. Die rechtsnationale Politik der FPÖ beeinflusst, was andere rechtsnationale Parteien in Europa planen, wie sie auftreten, wie sie agieren. Als die österreichischen Konservativen 1999 eine Koalition mit der FPÖ eingingen, war der Aufschrei in der EU noch groß. Die anderen EU-Staaten verhängten sogar Sanktionen. Mittlerweile sind Rechtspopulisten in etlichen Ländern auf dem Vormarsch oder längst in der Regierung. Viele von ihnen sehen in der FPÖ einen strategischen Partner oder gar ein Vorbild. Viktor Orban etwa, der autoritäre Regierungschef Ungarns, schwärmt von der FPÖ als einem Modell für Europa. Matteo Salvini, der rechtsnationale Innenminister Italiens, schreibt auf Facebook, Strache und er seien Freunde zur Verteidigung unserer Völker. Die nicht weniger radikale Marine Le Pen nennt Strache unseren Verbündeten, mit dem sie gemeinsam am Europa der Nationen und der Völker weiterbauen wolle. Die Allianz der österreichischen und deutschen Rechten ist besonders bedeutsam, dafür sorgen schon die gemeinsame Sprache und die räumliche Nähe. Für die AfD ist die FPÖ, die es in die Bundesregierung geschafft hat, die Blaupause. Österreich macht es vor. So formulieren es AfD-Politiker wie Alexander Gauland. Das gilt nicht nur für das Ziel, irgendwann in die Regierung einzutreten, sondern auch für konkrete Forderungen der FPÖ, die auf Deutschland übertragen werden sollen, wie das Kopftuchverbot in Schulen. Seit Jahren arbeiten AfD und die FPÖ, die AfD-Spitzenmann Jörg Meuthen unsere Schwesterpartei in Österreich nennt, eng zusammen. Sie vertreten ähnliche Positionen, sie besprechen Strategien, sie treten zusammen auf und unterstützen einander im Wahlkampf. Es gibt zahllose Fotos, die Politiker und Politikerinnen von AfD und FPÖ gemeinsam zeigen, in verschiedensten Konstellationen. Einer der eindrücklichsten Auftritte eines FPÖ-Mannes in Deutschland ist sicher die Rede von Heinz-Christian Strache bei einer AfD-Veranstaltung im bayerischen Osterhofen. Strache, der dort vorgestellt wurde mit den Worten »Er werde wahrscheinlich Kanzler«, erzählte folgenden Witz. Wie nennt man das, wenn sich viele Menschen einer Volksgruppe in einem Ort einer fremden Stadt niederlassen? Bei Italienern Little Italy, bei Chinesen Chinatown und Moslems No-Go Area. Nicht die einzige rassistische Bemerkung. Strache sagte noch, der Halbmond sei im Himmel schön und als Vanillekipferl, aber nicht als Symbol für Europa. Und dichtete, willst du eine Sozialwohnung haben, musst du ein Kopftuch tragen. Natürlich wählen viele Strache gerade wegen solcher Sprüche. Aber für viele repräsentiert er tatsächlich den unbestechlichen, unkorrumpierbaren Law-and-Order-Mann. Den, der endlich mal aufräumt. Wenn wir über das Video berichten würden, wäre dieses Bild beschädigt. Aber wir können nicht über die, soweit wir sie kennen, ernstzunehmenden und nachvollziehbaren Bedenken unserer Quelle hinweggehen. Und nur zur Klarstellung, selbst wenn wir das wollten, könnten wir nicht veröffentlichen. Das bestätigt uns einer unserer Anwälte, dem wir nur die Situation mit dem Video, nicht aber dessen Inhalt bei einem kurzen Gespräch auf dem Redaktionsflur erklären. Unser Hauptproblem ist, wir haben nichts in der Hand. Kein Video, kein Screenshot, keine Audiodatei. Wir können uns nicht sicher sein, dass wir uns an jenem Abend nicht verhört haben. Wir können nicht prüfen, ob die Aufnahmen manipuliert wurden. Und wir können nichts veröffentlichen, was den Vizekanzler Österreichs oder sonst jemanden derart massiv angreift, wenn wir nichts haben, was wir vor Gericht vorlegen könnten. Strache würde uns verklagen, wir würden verlieren. Nicht nur Strache, auch die Öffentlichkeit würde uns auseinandernehmen. Und zwar völlig zu Recht. Alles, was wir tun können, ist, mit unserem Kontakt in Verbindung zu bleiben, immer wieder zu beweisen, dass wir verlässlich sind und bereit. Aber da geht es schon los. Wie können wir bereit sein, wenn wir niemandem außer dem Chefredakteur davon erzählen können? Sollen wir die Redaktion vorsichtig vorwarnen? Einen zaghaften Versuch unternehmen wir. Wir fragen eine österreichische Kollegin, die mit uns bereits an anderen Recherchen gearbeitet hat, was sie in den kommenden Wochen vorhabe. Wenig Dringendes, sagt sie. Wenn es etwas gäbe, sei sie bereit zu helfen. Worum es denn gehe? Tja, das können wir nicht sagen. Und wenig später sind die kommenden Wochen schon wieder vorbei. Wir lesen uns derweil immer tiefer in die Biografien der beiden Männer und die Geschichte der FPÖ ein. Die 1956 gegründete Partei ist in ihren Anfangsjahren eine Partei von Altnazis für Altnazis. Erster Parteivorsitzender ist Anton Reinthaler. Das NSDAP-Mitglied war unter Adolf Hitler Staatssekretär im Reichsernährungsministerium. Später wird er zum SS-General ernannt. Auch sein Nachfolger als FPÖ-Chef, ein Mann namens Friedrich Peter, war einst SS-Offizier. Noch dazu ist er, wie man heute weiß, ein Kriegsverbrecher. Bis 1978 wird die FPÖ durchgehend von früheren SS-Offizieren geführt. In den ersten Jahrzehnten hat die Partei nicht viel Erfolg. Bei den Wahlen erhält sie meist etwa 5% der Stimmen. Erst Anfang der 80er Jahre gelingt es dem moderateren Parteiflügel, die FPÖ aus der rechten Ecke zu holen. Die Partei öffnet sich und versucht, ihre rechtsextreme Vergangenheit abzuschütteln. Als die österreichischen Sozialdemokraten bei den Nationalratswahlen 1983 die absolute Mehrheit verlieren, schlägt die Stunde der FPÖ. Zwar kommt die Partei wieder nur auf 5% der Stimmen, das aber reicht, um mit der SPÖ zu regieren. Sie stellt sogar 3 Minister. Aber die Umfrageergebnisse bleiben miserabel und so schwenkt die Partei wieder nach rechts. 1986 übernimmt Jörg Haider die FPÖ und der schneidige Kärntner Jurist und Burschenschaftler macht aus der Partei die neue Heimat für alle Unzufriedenen, denen die beiden großen Parteien, SPÖ und ÖVP, zu angepasst sind oder die nach einer Partei suchen, die ihre Ausländerfeindlichkeit und rechte Gesinnung auffängt und anfeuert. Dass Haider NS-Konzentrationslager als Straflager verharmlost, SS-Veteranen als anständige Menschen mit Charakter lobt und die Nazi-Herrschaft für ihre ordentliche Beschäftigungspolitik huldigt, tut dem Aufstieg seiner Partei keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Bevor er den Vorsitz übernimmt, liegt die FPÖ in Umfragen im kaum messbaren Bereich. Bei den Nationalratswahlen 1999 sind es dagegen schon fast 27%. Genauso viel wie die konservative ÖVP. Und so gehen FPÖ und ÖVP eine Koalition ein. Schwarz-Blau 1, benannt nach den Parteifarben der ÖVP, Schwarz und der FPÖ, blau. Die Partei der alten Nazis und jungen Populisten regiert Österreich. Und anders als in der rot-blauen Regierung 1983 bis 1987 stellt die FPÖ eine nennenswerte Zahl von Kabinettsmitgliedern. 6 Minister, genauso viele wie die ÖVP. Parteichef Haider ist nicht darunter. Die ÖVP macht zur Bedingung, dass der international geächtete Rechtspopulist nicht ins Kabinett einzieht. Ein Jahr später tritt er frustriert als Parteivorsitzender zurück. Er sei von nun an einfaches FPÖ-Mitglied, bleibt aber Landeshauptmann in Kärnten, ein Amt, das in etwa dem eines deutschen Ministerpräsidenten entspricht. Von dort aus macht er den FPÖ-Ministern das Leben schwer. 2002 kommt es zum Knall. Nach dem Knittelfelder Parteitag treten die FPÖ-Minister im Streit mit Haider fast geschlossen zurück. Es kommt zu Neuwahlen. Und die FPÖ bricht ein. Nur noch 10% der Wahlberechtigten stimmen für die Freiheitlichen. Die Querelen und Skandale, in die die Partei mittlerweile verwickelt ist, lassen die FPÖ als nicht regierungsfähig dastehen. Nachdem die Verhandlungen mit der SPÖ gescheitert sind, entscheidet sich ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel erneut zu einer Koalition mit der FPÖ. Derweil wächst Straches Einfluss in der Partei. 2004 wird er Vorsitzende der FPÖ in Wien und ein lauter Kritiker seiner eigenen Partei. Während Haider sich mit muslimischen Despoten wie dem Libyer Muammar al-Gaddafi und dem Iraker Saddam Hussein trifft, macht Strache mit Sprüchen wie »Pummerin statt Muezzin« Wahlkampf. Strache und Haider, beide enorm geltungsbedürftig, beide mit Führungsansprüchen, beide mit fester Anhängerschaft, fahren auf Kollisionskurs. Politisch ist für den Bruch zwischen Haider und Strache entscheidend, dass Haider zwar rechtsnational ist, aber Strache noch ein deutliches Stück weiter rechts steht und da auch die Partei sehen möchte. Ende der 80er Jahre ist Strache in der Neonazi-Bewegung aktiv und wird deshalb kurz von der deutschen Polizei festgesetzt, als er an Silvester 1989 mit der deutschen Wiking-Jugend ein Mahnfeuer abhalten will. Die Organisation steht in der Tradition der Hitlerjugend und wird wenige Jahre später, 1994, vom Deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz als neonazistisch eingestuft und verboten. In die rechte Szene ist Strache über die deutschnationale Burschenschaft Vandalia gekommen. Die Neonazi-Kontakte lässt er hinter sich, aber der rechten Burschenschaftsszene ist er bis heute treu. In der FPÖ kommt es in den Nullerjahren immer häufiger zum Streit zwischen dem Strache und dem Haider-Lager. Es geht um den EU-Beitritt Österreichs, die Parteifinanzen und die Frage, wie weit rechts sich die FPÖ positionieren soll. 2005 verlässt Jörg Haider mitsamt einem Großteil der Funktionäre die Partei und gründet das Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ. Die FPÖ fliegt dadurch aus der Regierung. Die zur BZÖ übergelaufenen Kabinettsmitglieder formen mit der ÖVP stattdessen eine schwarz-orangefarbene Regierung. Schuld, so erzählt es Haider später, sei an dem Bruch nur einer gewesen. Strache. Er ist schlicht, sagt er über den Mann, der gemeinhin als Haider-Kopie gilt. Der Mini-Haider Strache jedenfalls bleibt zurück mit einer damals Alt-FPÖ genannten Resterampe, die in Umfragen beinahe bedeutungslos ist und der die wenigsten eine Zukunft vorhersagen. Es kommt anders. Heinz-Christian Strache, der, und das ist im titelverliebten Österreich ein echter Malus, keinen Hochschulabschluss hat, schafft es als Parteiführer, die Partei aus der Versenkung in die Regierung zu führen. Von nur mehr 3% 2005 bis zu fast 30% und in Regierungsverantwortung. Die BZÖ hingegen verschwindet nach dem Unfalltod Jörg Haiders 2008 langsam, aber sicher in der Versenkung. Strache, der Haider Jahre zuvor sogar das Du entzogen hat, grenzt sich scharf von der alten FPÖ ab und präsentiert sich als Saubermann, den unbestechlichen Mann des Volkes. Es wird in Zukunft Demut, Bodenhaftung und Ehrlichkeit brauchen und eine ganz scharfe Trennlinie zur Korruption, verspricht er 2013 in der Presse. Die Korrupten, das sind laut Strache die Altvorderen, die Haiderianer. Genau deswegen könnte das Ibiza-Video für ihn zum Problem werden. Wenn er sich in dem Video noch deutlicher äußern, sich weiter von seiner Politiklinie wegbewegen oder tatsächlich illegale Versprechungen abgeben sollte, dürfte er ein Problem bekommen. Mit seiner Partei, vor allem aber mit seinem Koalitionspartner seit 2017, der ÖVP. Ein unsauberer Law-and-Order-Mann? Das funktioniert nicht. Einige Wochen nach dem Treffen im Hotelzimmer hören wir wieder von unserer Quelle, via verschlüsselten Chat. Wir sprechen über dies und das, wir erklären wieder und wieder unser Herangehen, sollten wir das Video irgendwann bekommen. Ob wir es jemals bekommen, lässt unser Gegenüber aber offen. Was ist denn mit anderen Medien und Journalisten, fragen wir. Und erfahren, dass offenbar versucht wurde, mit Florian Klenk in Verbindung zu treten, dem Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir kennen Florian schon länger. Er ist einer der renommiertesten Investigativreporter Österreichs und wir arbeiten mit ihm immer wieder zusammen, seit der Falter 2016 an den Panama Papers mitrecherchiert hat. Demnach wurde Florian über Dritte angesprochen. Man habe ihm ein Treffen in Aussicht gestellt, zu dem es aber nie gekommen sei, weil man sich umentschieden habe. Man vertraue österreichischen Journalisten einfach nicht genug. Auf jeden Fall versichert man uns, dass wir die ersten Journalisten seien, die das Video bisher sehen konnten. Aber wissen wir, ob das die Wahrheit ist? Natürlich nicht. Gut möglich, dass bei der Kronenzeitung jemand sitzt, der genau die gleichen Hoffnungen hat wie wir. Oder bei einer der liberalen Zeitungen Österreichs, dem Standard, der Presse oder einem Nachrichtenmagazin wie Profil. Sie alle würden sich für das Video mindestens so brennend interessieren wie wir. Vielleicht hat Florian Klenk das Video schon auf dem Rechner? Es wird ein seltsamer Anruf, natürlich höchst vertraulich, aber darauf ist bei Florian Verlass. Er erinnert sich sofort an die Kontaktaufnahme und daran, dass es dann nicht weiterging. Allerdings erzählt er auch, dass seit Jahren immer wieder das Gerücht an ihn herangetragen worden sei, es gäbe ein Video von Heinz-Christian Strache, das aber dann doch nie ans Licht kam. In diese Kategorie schob er die Kontaktaufnahme, als daraus dann nichts wurde. Ob wir etwa ein Video hätten, fragt er. Wir verneinen wahrheitsgemäß. Das Video liegt uns schließlich nicht vor. Aus Quellenschutz können wir Florian nicht viel erzählen, wir können nur Andeutungen machen. Die reichen aber natürlich schon aus, um Florian anzufixen. Mit viel Wiener Charme gibt er uns noch mit, falls wir das Video je bekämen, wäre er hocherfreut, wenn wir dann an ihn denken würden. Der Anruf bringt uns nur minimal weiter. Aber immerhin, die Kontaktaufnahme hat offenbar genauso stattgefunden, wie es uns beschrieben worden war. Jedes Mal, wenn wir miteinander über das Video sprechen, und das ist häufig, fallen uns neue Sachen ein, die wir noch überprüfen könnten, wenn es dann losgeht. Aber es geht nicht los. Es geht und geht nicht los. Was, wenn es nie losgeht? Was, wenn die Hersteller des Videos einfach beschließen, die Dateien zu löschen? Denn eines scheint klar, die FPÖ-Kräfte werden mit allen Mitteln versuchen, die Fallensteller zu enttarnen, sie bloßzustellen. Wir würden jeden verstehen, der sich diesem Druck nicht aussetzen möchte. Aber was dann? Können wir dann irgendwann an die Öffentlichkeit gehen damit? Nein. Auch dann würden wir etwas Verwertbares, etwas Vorzeigbares brauchen, und genau das haben wir nicht. Immer, wenn wir gerade die Hoffnung wieder haben fahren lassen, meldet sich unser Kontakt zurück. Dieses Mal sogar mit dem Wunsch nach einem weiteren Treffen. Es gäbe Dinge, die man besser von Angesicht zu Angesicht erzähle. Wir machen uns also auf die nächste Reise. Ein anderer Ort, eine andere Uhrzeit, eine andere Lokalität. Immerhin haben wir in der Zwischenzeit genug Vertrauen zueinander gefasst, um relativ unbesorgt das Treffen zusagen zu können. Eher überraschend ist für uns dann, dass es dieses Mal keine weiteren Szenen des Videos zu sehen gibt. Es geht um die Hintergründe, soweit sie erzählbar sind. Wir merken immer wieder an, dass wir kaum etwas davon überprüfen können, aber daran können wir vorerst wenig ändern. Einen echten Erkenntnisgewinn bringt das Treffen. Die Falle wurde demnach über Johann Gudenus eingefädelt. Wir erfahren, dass es schon vor dem Abend auf Ibiza Treffen mit der Oligarchennichte und ihrem Vertrauten gab. Der Russland-Fan und die reiche Russin, das klingt irgendwie logisch. Zumal seit langem bekannt ist, dass Gudenus keine Berührungsängste mit dubiosen Figuren zu haben scheint. Einst reiste er unter Vermittlung russischer Freunde nach Tschetschenien, um Ramsan Kadyrov, dem Schlächter von Grozny, die Aufwartung zu machen. 2014 flog er als Wahlbeobachter auf die Krim, wo er Moskau attestierte, das Referendum der besetzten Region sei ohne Druck und Zwang über die Bühne gegangen. Gläserne Walurnen seien halt ortsüblich. Auch in Russland ist Gudenus als Wahlbeobachter unterwegs. Die Wahlen dort gefielen ihm nach eigenen Angaben sogar besser als jene zum Europaparlament. Gudenus und Strache sind beide politisch nahezu unzertrennlich. Seit Gudenus Strache in die Burschenschaft gefolgt ist und dann in den Ring Freiheitlicher Jugend, der Jugendorganisation der FPÖ. Trug Gudenus als Schüler an der Eliteschule Theresianum in Wien noch ein Barett mit Kommunistenstern, war er es, der die Idee hatte, Straches Konterfei mit dem Spruch »Viva Stra, Che« auf T-Shirts zu drucken. Im Windschatten Straches wurde Gudenus 2015 schließlich Vizebürgermeister von Wien. Bis heute ist er Straches Mann fürs Grobe, sein Einheizer, sein Kettenhund. Die Geburtenrate will er mit einer Kondomsteuer heben, Muslime möglichst aus dem Land schaffen. Denn, so die Weltsicht von Gudenus, der Islam ist nicht integrierbar. Solche Leute haben sich eine Einbürgerung nicht verdient. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2013 sagt er, sollte Strache Kanzler werden und die FPÖ den Innenminister stellen, hieße es »Knüppel aus dem Sack für alle Asylbetrüger, Verbrecher, illegalen Ausländer, kriminellen Islamisten und linken Schreier.« Laut Medienberichten weigerte sich der österreichische Präsident van der Bellen im Jahr 2018 wegen dieser Aussagen, ihn zum Innenminister zu ernennen. Alles, was mit diesen beiden Politikern zu tun hat, ist spannend und brisant. Für uns ist klar, wir wollen und müssen der Öffentlichkeit zeigen, was wir gesehen haben. Aber wie? Mysteriöse Spender. Sandra Fell de Sacreu, 24. Juli 2017, gegen 23 Uhr. Der Umzug von der Terrasse in das Innere der Villa, ins Wohnzimmer, auf die graue Couch, ist eine knappe Stunde her, als Heinz-Christian Strache erneut auf das Thema Parteispenden zu sprechen kommt, ohne dass ihn die Lockvögel zu dem Thema gelotst hätten. Johann Gudenus und die Russin sind gerade in der Küche. Man hört sie im Hintergrund Russisch sprechen, da erklärt der damalige FPÖ-Chef Strache dem Begleiter der Russin und Tajana Gudenus in seinem gewohnt dozierenden Duktus, dass es für seine Partei drei verschiedene Typen von Spendern gebe. Die, die nur an die FPÖ spenden, die, die zusätzlich an die ÖVP spenden, die sichern sich doppelt ab. Und die Big Player. Dazu zählt Strache den Glücksspielautomatenhersteller Novomatic, die angeblich an alle drei großen Parteien, also FPÖ, ÖVP und SPÖ, spenden. Pragmatisch, sagt Strache. Macht aber auch Sinn. Anmerkung: Novomatic erklärt dazu, die Firma habe weder unmittelbar noch mittelbar an politische Parteien gespendet. Auch die FPÖ, die ÖVP und die SPÖ dementierten Novomatic-Spenden. Die SPÖ teilt allerdings mit, 2017 habe eine Landesorganisation des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes von Novomatic 3.500 Euro erhalten. Das Unternehmen bestätigt dies. Johann Gudenus hört die letzten Erklärungen Straches, als er ins Wohnzimmer zurückkommt, und knüpft gleich an. »Du«, sagt er zu Strache, »wenn es sowas überhaupt gibt oder du es sagen willst, gibt es Spender für die Wahlen jetzt, für den Wahlkampf?« Strache nickt. »Ja, klar«, sagt er. »Erzähl«, sagt Gudenus und deutet auf die Russin, die sich gerade wieder zur Linken von Strache auf die Couch gesetzt hat. Das tut Strache und holt aus. »Es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. 1,5 bis 2 Millionen Euro, das sind, besonders für österreichische Verhältnisse, außergewöhnlich hohe Spenden. Und das passt nun überhaupt nicht dazu, wie sich Straches Partei öffentlich zu Spenden positioniert hat. Die FPÖ wettert seit Jahren gegen den undemokratischen Einfluss von Großspendern und wird nicht müde zu betonen, keine Großspenden anzunehmen. Zuletzt forderte Straches Partei sogar ein Verbot von Großspenden. Und tatsächlich hat die FPÖ zwischen 2012 und 2016, einen aktuelleren Bericht gibt es bis zum Redaktionsschluss dieses Buches noch nicht, nur 3 Großspenden von mehr als 50.000 Euro an den österreichischen Rechnungshof gemeldet. Sie stammen einmal vom Freiheitlichen Gemeinderatsklub der Stadt Salzburg und zweimal vom Verband Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeinderatsvertreter Niederösterreichs. Gudenus übersetzt Straches Erklärung auf Russisch. Aber Strache brennt noch etwas auf der Seele, Ich kann ein paar nennen, die zahlen aber nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein, sagt er, und an Gudenus gewandt, das musst du erklären, Verein. Und du musst erklären, dass das nicht an den Rechnungshof geht. Damit bringt sich Strache möglicherweise sogar strafrechtlich in die Bredouille. Parteispenden zum Schein an Vereine umzuleiten, das ist illegal. Dennoch ist es ein in Deutschland und Österreich bekannter Trick, denn anders als Parteien müssen Vereine ihre Bilanzen nicht öffentlich machen. Spender und Unterstützer werden in der Regel nicht öffentlich. Wenn ein Verein Wahlplakate druckt oder Broschüren, in denen unverhohlen zur Wahl einer bestimmten Partei aufgerufen wird, fließt kein Geld an die Partei. Wahlhilfe ist es trotzdem. Zunächst klingen Straches Aussagen so, als wären die Spenden bereits geflossen. Allerdings spricht er später von potenziellen Spendern und davon, dass das Geld noch nicht da sei. Auch als Gudenus ins Russische übersetzt, erzählt er von einem privaten Verein, über den niemand etwas wisse, und erklärt, dass Geld noch nicht geflossen sei, aber schon Zusagen existierten. Die angebliche Oligarchin stutzt. »Ich verstehe hier irgendwas nicht«, sagt sie. Also holt Strache aus. »Das muss sie verstehen, rechtlich. Schau, es gibt ganz wenige, die an die Partei spenden, weil das an den Rechnungshof geht. Und dann ist es öffentlich.« Genau das ist die demokratische Idee dahinter, dass die Wählerinnen und Wähler wissen, welche Partei von wem finanziert wird. Genau deswegen muss es dem Rechnungshof gemeldet werden. So wie Strache es erklärt, soll aber eben vermieden werden, dass Großspenden öffentlich gemacht werden. »Das will keiner«, sagt Strache. Mit einem Verein ließe sich genau das umgehen. »Der Verein ist gemeinnützig. Der hat nichts mit der Partei zu tun«, sagt der FPÖ-Chef. Er lehnt sich nach vorn, zieht an seiner Zigarette. »Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit 3 Rechtsanwälten. Der hat ein Statut. Österreich wirtschaftlicher gestalten.« So offen, als kennte Strache die Russin seit Jahren, erklärt er hier ein System der verdeckten Parteienfinanzierung. Selbstverständlich hat der Verein mit der Partei zu tun. Gerade eben erklärt der FPÖ-Vorsitzende ja, dass die Russin uns spenden könne. Strache ist offenkundig nicht erkennbar in dem Verein vertreten, sonst wäre die ganze Tarnung sinnlos. An Parteien dürfen Ausländer zu dieser Zeit nicht mehr als 2.500 Euro spenden, an Vereine sehr wohl. Gut möglich, dass H.C. Strache diese Lösung sauber findet und rechtskonform, denn auf dem Papier sind der angebliche Verein und die Partei ja streng getrennt. Es darf nur niemand zugeben, dass es anders ist. Und genau das tut Strache offenbar hier, auf Ibiza. Es ist wie bei den Steuerhinterziehern, die ihr Geld in panamaischen oder liechtensteinischen Scheinfirmen verstecken. Pro forma gibt es auch da Direktoren und Schatzmeister. In Wahrheit aber haben die geheimen Eigentümer das Sagen. Viele Panama-Scheinfirmen sind durch die Panama Papers öffentlich geworden. Straches Scheinkonstrukt deckt er selbst auf. Den Namen des Vereins nennt er nicht. Nur so viel. Momentan gäbe es 10 potenzielle Spender. Ich treffe mich mit allen. Anmerkung: Heinz-Christian Strache wird später erklären, dass die genannten Personen und Firmen weder an die FPÖ noch an gemeinnützige Vereine gespendet hätten. Nun tragen Strache und Gudenus noch einen Wunsch vor. Ganz vorsichtig. »Wenn ihr gefalle, was die FPÖ mache«, sagt Strache zweimal, »wenn sie dann positiv gestimmt sei, solle sie ihnen etwas spenden. Nicht mehr und nicht weniger.« »Aber was«, erkundigt sich die vermeintliche Aljona Makarova, »wenn nun ein anderer Spender andere Interessen habe als sie? Was dann?« »Das«, so Strache, »werde nicht passieren. Es geschehe schließlich nichts, was dem Parteiprogramm widerspreche. Die anderen Spender, das seien in der Regel Idealisten. Die wollten zum Beispiel Steuersenkungen. Dazu gehöre zum Beispiel ein großer Tiroler Unternehmer, der in Österreich, Italien und den Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, tätig sei, dessen Namen ich nicht sagen kann. Ob er ein paar andere Namen nennen könne, wird Strache gefragt. Er zögert kurz und fängt an aufzuzählen. Der Waffenfabrikant Gaston Glock etwa sei einer der Spender, die Kaufhauserbin Heidi Guess-Horten, der Glücksspielkonzern Novomatic und der Milliardär und Karstadt-Eigentümer René Benko, der die ÖVP und uns zahlt. Anmerkung: Gaston Glock erklärt auf Anfrage, nicht an die FPÖ zu spenden. Und Heidi Guess-Horten teilt mit, der FPÖ weder direkt noch über einen gemeinnützigen Verein zu spenden. Eine solche Spende sei im Sommer 2017 auch nicht zur Diskussion gestanden. Novomatic erklärt, sei 2012 weder unmittelbar noch mittelbar an politische Parteien gespendet zu haben. René Benko lässt über einen Anwalt mitteilen, die Behauptung, er habe direkt oder indirekt an die FPÖ gespendet, entbehre jeglicher Grundlage. Es ist also unklar, ob die Spenden je getätigt oder in Aussicht gestellt wurden. Dem Rechnungshof wurden keine Zahlungen dieser Firmen bzw. Personen gemeldet. Strache nippt an seinem Wodka Red Bull. Die Eiswürfel klimpern. Als Gudenus, noch immer stehend, die Liste der angeblichen Spender für die Russin übersetzt und Glock ausspricht, reißt er die Arme nach oben und formt beide Hände zu einer imaginären Pistole. Die Haltung wirkt makellos. Da kann jemand offenbar mit Pistolen umgehen. Anmerkung: Gaston Glock lässt über einen Anwalt mitteilen, dass weder er noch seine Firma unmittelbar noch mittelbar Spenden oder sonstige Zahlungen an die FPÖ geleistet haben. Es habe diesbezüglich auch keine Gespräche gegeben. Nochmals betonen Gudenus und Strache, ihre Spender seien Idealisten. Natürlich keine depperten Idealisten, wie Gudenus betont, und Strache lacht. Ich bin kein Trottel. Das allerdings sieht die Russin gerade ein wenig anders. In ihrer Rolle als schwerreiche Oligarchennichte kann sie Idealisten kaum gutieren. Für mich ist das schwer zu glauben, sagt sie. Für mich ist er ein totaler Idiot, sagt sie. Den Idiotenpart übersetzt Gudenus nicht. Aber die Russin lässt nicht locker. Sie erklärt Gudenus, dass sie das mit dem Verein verstehe. Und was sei mit der Gegenleistung? Sie will offenkundig herausfinden, wie weit Strache gehen würde. Geld gegen Leistung? Gudenus übersetzt und Strache wird nun deutlich. Wir sind kein Teil des Systems. Er schlägt mit seinen Händen in die Luft. Wir sind nicht gekauft. Wir sind nicht gekauft. Noch einmal, die Spender seien Leute mit Idealen. Aber für Ideale zahle doch niemand so viel Geld, wirft die Russin ein. Strache lässt sich nicht beirren. Wir haben kein Programm, das wir ausrichten nach Spendern. Die Spender spenden uns wegen unseres Programms. Es ist eine Sackgasse. Heinz-Christian Strache bleibt hier fest. Die Russin und ihr Begleiter werden an diesem Abend wieder und wieder versuchen, Strache deutlicher als zuvor über die Grenzen des Erlaubten zu locken. Er bleibt in dieser Sache aber dabei. Geld zu spenden, um im direkten Gegenzug etwas Konkretes zu bekommen, das sei mit ihm nicht zu machen. Aber obwohl das Lager der Russin nicht müde wird, offene Korruption zu verlangen, steht Strache nicht auf und geht. Später wird die Russin zu Gudenus auf Russisch sogar sagen, »Du steckst etwas hinein, gibst jemandem, kaufst eine Stimme. Dann macht diese Stimme etwas zu deinem Vorteil.« Das ist, was sie will. Und Gudenus bleibt sitzen. Wo jeder Mensch mit Achtung vor Recht und Gesetz längst hätte die Gespräche beenden müssen. Der Vertraute der Russin, der zwischendurch die Gläser seiner Gäste nachgefüllt hat, wechselt das Thema. Ob man beim Thema Glücksspiel nicht etwas machen könne. Casino-Lizenzen zum Beispiel. Auch das Wort Kickback fällt. Kickback, so werden versteckte Provisionen genannt. Und die gelten in den meisten Bereichen als Korruption. Beispielsweise, wenn Politiker dafür sorgen, dass Aufträge zu Preisen über Marktwert an befreundete Unternehmer gehen und die einen Teil des höheren Gewinns als Provision zurücküberweisen, etwa an eine schwarze Parteikasse. Der klassische Kickback-Vorgang. Und wieder, Strache bleibt sitzen. Dann sagt er, bezogen auf das Glücksspiel, das ist verdammt schwer, nur um hinterherzuschieben. Aber das geht. Impossible? Fragt die Russin. Not impossible, sagt ihr Begleiter. Dann erklärt Strache, was er meint. In Österreich besitzt die Aktiengesellschaft Casinos Austria AG die Konzessionen für sämtliche 12 Casinos in Österreich. Und das will Strache ändern, sobald er an der Regierung ist. Die Casinos Austria, die gehört... Er macht eine Halsabschneiden-Geste. Wir sind gegen das Monopol, führt er fort. Dieses Monopol wollen wir aufbrechen. Und dann, ja, ist natürlich eine Möglichkeit da. Gestikulierend macht er klar, alles, was mit staatlichem Monopol zu tun hat, solle beendet werden. Sowas sei nie uncool, sagt der Begleiter der Russin. Die Runde lacht. Der Begleiter will es jetzt genau wissen. Was ist die Möglichkeit? Und Strache erklärt, dass er das Monopol kappen und die Lizenzen ausschreiben wolle. Ein wenig später fasst der Begleiter der Russe noch einmal zusammen, worum es der angeblichen Oligarchennichte gehe, nämlich um eine verbale Zusage auf gewisse Projekte, die einen gewissen Rahmen lassen. Und der damalige FPÖ-Chef entgegnet, die Zusage, das Monopol für das Glücksspiel aufzubrechen, die ist sowieso klar. An anderer Stelle präzisiert Strache weiter. Dort, wo wir in der Privatisierung einen Vorteil sehen, wollen wir Dinge privatisieren und verkaufen als Staat. Und der Staat, daran lässt Strache keinen Zweifel, das sei ja im Falle eines Wahlsiegs die FPÖ. Ja, weil wir ja bestimmen, was wir verkaufen und was nicht. Inzwischen würden doch alle Österreicher lieber im Internet spielen, erklärt er. Oder sie würden gleich in die Slowakei fahren, zum Spielen nach Bratislava, beziehungsweise nach Pressburg, wie Strache die slowakische Hauptstadt bei ihrem alten deutschen Namen nennt. Das müsse sich alles ändern, sobald sie an der Macht sind. Wir machen ein Gesetz, wo wir geordnete Spielcasinos zulassen. Und damit schwenkt das Gespräch wieder zur Kronenzeitung. Zum großen Deal, wie Gudenus es nennt. Mit der Sache will sie auch was bewirken, erklärt er nun Strache. Die Nichte wolle das Monopol, sie will die Einzige sein. Die Einzige, mit denen sie arbeiten, das ist offenbar gemeint. Ja, ja, das ist ja in Ordnung. Das ist ja genial. Das ist ja unser Interesse, erwidert Strache. Gudenus übersetzt, dass sie einfach eine Garantie haben wolle. Strache lauscht, dann schaltet er sich wieder ein. Er erklärt an diesem Abend wieder und wieder, wie die Russin mittels der Krone Geld verdienen könne. Einfach, weil sie als mächtige Herausgeberin von allen hofiert werde und sich neue Geschäftsfelder erschließen könne. Wenn du die Krone hast, hast du die Meinungshoheit. Sie gehöre dann zu den 10 wichtigsten Frauen, nein, Persönlichkeiten Österreichs, wird er später schwärmen. Das Blatt sei nun mal der bestimmende Faktor am Zeitungsmarkt, erklärt er, und wenn sie dann noch einen Fernsehsender in die Finger bekomme, bestimme sie alles. Bald darauf schlägt er den Bogen zum ORF, der nach dem Erwerb der Krone neben dem Schneebrunzer von der Boulevardzeitung Österreich der einzige Konkurrent sei und verspricht dann, würden wir in einer Regierungsbeteiligung sein, würden wir uns sogar vorstellen können, einen Sender zu privatisieren. Und wir könnten uns vorstellen, den ORF völlig auf neue Beine zu stellen. Als der Begleiter davon spricht, dass sich die Russin einen Return erwarte, holt Strache nochmal aus. Sie habe doch schon einen Benefit, allein dadurch, dass sie das Machtmonopol habe und dazu noch den Jahresgewinn der Krone von 15 auf 35 Millionen Euro erhöhen könne. Woher er seine Informationen über den angeblichen Gewinn der Kronenzeitung hat, lässt Strache im Unklaren. Gudenus schlägt den Bogen zur FPÖ. Das Ziel von uns ist mitzuregieren, aber nicht zu jedem Preis, und wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Deshalb sei es jetzt wichtig, ergänzt Strache, herauszufinden, welche Geschäftsinteressen sie habe. Da muss man jetzt offen hineinsezieren. Was will sie, was hat sie an Interesse, kaufen zu wollen? Wo hat sie einen Geschäftszweig, wo wir in unserem Programm übereinstimmen? Der Begleiter der Russin erklärt, dass sie in vielen Bereichen Kontakte habe. In der Telekommunikation, im Baugewerbe, in Immobilien. Im Prinzip, sagt er, will sie mehr oder weniger eine Zusage dafür, dass sie nicht unmittelbar, aber langfristig einen gewissen Return erwarten kann. Mittlerweile steht der Zigarettenrauch im Raum. Der Begleiter der Russin hat Wodka nachgeschenkt und in einem Eiskübel auf dem Tisch lagert schon der Nachschub. Etliche Dosen Red Bull und eine weitere Flasche Wodka. Strache kommt erneut aufs Thema Wasser zurück. Die Wassergeschichte kann nur so laufen, dass wir als Staat unser weißes Gold auf eine verstaatlichte Ebene führen, wo wir einen Betreiber engagieren, der das privatwirtschaftlich managt. Und da könne ja dann die Russin ins Spiel kommen. Die, das erklärt ihr Begleiter, wolle aber eine Zusage, dass sie einen gewissen Profit mache. Und das gehe nur über Überpreis. Künstlich überteuerte, über dem Marktpreis vergebene Staatsaufträge an Privatfirmen kosten den Steuerzahler sehr viel Geld. Und wenn es absichtlich und künstlich herbeigeführt wird, als Gegenleistung für einen anderen Gefallen, ist es selbstverständlich strafbar. Es wäre mutmaßlich Untreue oder zumindest Beteiligung an Untreue zulasten der Republik Österreich. Das, so sagt Strache zumindest jetzt, sei mit uns nicht machbar. Wir wollen immer einen nachhaltigen Benefit für unser Land. Das ist unser Idealismus. Er mache nichts, was rechtswidrig sei. Es muss meinen Überzeugungen entsprechen. Es muss völlig legitim sein, völlig rechtskonform sein. Das ist mein Werdegang und das ist meine Stärke. Das Thema Überpreis wird Strache an diesem Abend noch einmal einholen. Und da wird er ganz anders klingen. Die Unterhaltung am Lounge-Tisch der Villa ist wie ein Tanz geworden, in dem die eine Seite, die Russin und ihr Begleiter, immer wieder näher kommen und immer wieder mit neuen Offerten locken. Und Strache? Er will zu Illegalem offenbar nicht Ja sagen, aber er will die Russin und damit die Chance auf die Krone nicht verjagen. Also bietet er wieder etwas an, kommt also auf sie zu und tritt gleich wieder zurück, indem er es mit dem Zusatz verbindet, es müsse rechtskonform sein. Das nehmen die beiden Lockvögel, wenden es und kommen von neuem mit etwas, was die Grenze zum Strafbaren womöglich überschreiten würde. Kickback, feste Zusagen, klare Absprachen. Und Strache, der versucht, sich davon vorsichtig zu lösen. Aber doch nicht zu weit. Es winken die Krone, es winken Macht und möglicherweise ein deutlich besseres Wahlergebnis. Hin und her, vor und zurück. Missgelaunt zählen die Russin und ihr Begleiter auf, in welchen Ländern Osteuropas ihnen angeblich korrupte Geschäfte ermöglicht würden, und das mit 15% oder sogar 20% Rendite. Und so erwarte die Russin es auch hier, sagt ihr Begleiter. Sie komme eben aus dem Osten. Strache aber bleibt hart, zunächst. In Österreich laufe es nun mal anders. Bei uns sind 8% ein geiles Geschäft. Auch mit gewöhnlichen Immobilieninvestitionen hätten seine Kumpels, geile Typen, so wie er, aus einfachsten Verhältnissen Millionen gemacht. Das brauche alles seine Zeit. Strache wäre es offensichtlich am liebsten, die Russin würde ihnen im Wahlkampf helfen und sich im Gegenzug aber mit unkonkreten Erklärungen begnügen. Wieder und wieder zählt er auf, was alles möglich wäre, ganz legal. Und die Russin erwidert wieder und wieder, dass sie gern etwas anderes hätte. Schön illegal. Und so geht der Tanz im Zigarettendunst weiter. Projekt Weißer Bildschirm. Ein geheimer Ort in Deutschland, Herbst 2018. Ob unser Kontakt verrückt geworden ist? Das ist keine rhetorische Frage, denn an diesem Vormittag schaut er schon seit einiger Zeit sehr konzentriert auf den Bildschirm eines Laptops, auf dem absolut nichts zu sehen ist. Wir hören Geräusche, Stimmen, Hintergrundmusik, aber wir sehen einen leeren weißen Bildschirm. Dabei bewegt unser Kontakt eine Maus, klickt und redet leise vor sich hin dabei. Wir stehen kopfschüttelnd hinter ihm. Der Bildschirm bleibt weiß. Man erkennt nichts darauf oder, präziser formuliert, wir erkennen absolut nichts darauf. Der Kontakt offenbar schon, und das liegt an einer seltsamen Brille, die er trägt. Ein paar Augenblicke später haben wir ebenfalls jeder eine solche Brille auf der Nase, was sehr komisch aussieht, weil wir beide Brillenträger sind und diese Spezialbrillen vor unseren eigentlichen Brillen auf der Nasenspitze balancieren müssen. Und auf einmal ist der Bildschirm nicht mehr weiß. Auf einmal sehen wir eine Couch und einen Lounge-Tisch und wir sehen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus auf Ibiza. Jetzt verstehen wir. So können wir das Video auf dem Bildschirm nicht heimlich abfilmen oder fotografieren.